Schon immer war Wein etwas Besonderes. Schon immer wurden ihm besondere Eigenschaften zugeschrieben, wurde er als Getränk der Götter verehrt. Warum eigentlich? Weil er so wohlschmeckend ist? Das wird bestimmt eine Rolle spielen. Weil er eine so besondere Vielfalt an Geschmacksnuancen entwickeln kann, die von der Beschaffenheit des Bodens, von den Wetterbedingungen und von der Kunst der Winzer abhängen? Sehr wahrscheinlich. Weil er trunken macht? Ja, auch damit wird es etwas zu tun haben, denke ich. Ein wenig angetrunken zu sein, empfinden die meisten Menschen als einen angenehmen Zustand. Sie erleben sich als heiterer, als weniger gehemmt, als leutseliger und zugewandter. Man trinkt Wein gern in Gesellschaft. Wenn man möchte, kann man im Wein einen Schlüssel für ein Tor zu einem anderen Selbst sehen. Das hat nicht nur etwas Verlockendes, vielleicht gar mit Sehnsüchten Verbundenes, etwas glücklich-geselliges. Es hat auch einen Abgrund, in dem besinnungslose Trunkenheit, Alkoholsucht und körperlicher Verfall lauern. Dieses Doppelgesicht prägt die Geschichte des Weines, die in Europa mindestens 8000 Jahre zurückreicht und hat aus dem Getränk ein Kulturgut gemacht. Hören Sie selbst von Herzwein und Blindverkostung in der langen Nacht über das Getränk der Götter von Katharina Palm. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Bundeswehr, die sich als Parlamentsarmee nach der verkündeten Zeitenwende neu erfinden muss. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Man riecht ihn, man schmeckt ihn, man schlürft ihn und man spricht über ihn. So schrieb im 19. Jahrhundert der englische König Edward VII. In dieser langen Nacht werden wir seiner Anregung folgen und über Wein sprechen. Wer mag, holt sich dazu ein Glas dieses Rebensaftes und schmeckt, schlürft oder betrachtet ihn beim Hören von seiner langen Kulturgeschichte, seinen Sonnen- und seinen Schattenseiten, seinem Einfluss auf die Geschichte dieser Welt und geht der Frage nach, ob trocken nun besser ist als feinherb. Es werden liebgewordene Mythen ins rechte Licht gerückt und eingeordnet, von Winzerinnen, Sommeliers und Kulturhistorikern, die alle eins verbindet, ihre große Liebe zum Wein. Wie genau der erste Wein hergestellt wurde, ist nicht vollständig geklärt. Legenden darüber gibt es viele. Hier ist eine besonders schöne. Ein Georgier grub einmal einen Weinstock im Wald aus und pflanzte ihn in seinen Garten, um schattigen Platz zu bekommen. Als der Mann die Trauben der Rebe aß und sie ihm schmeckten, pflanzte er im nächsten Jahr wieder welche. Bald breitete sich der Weinstock über den ganzen Hof aus. Jeden Herbst erntete der Mann die Trauben, lud die Nachbarn, Menschen und Vögel ein und verwöhnte sie mit den köstlichen Früchten. In einem Herbst gab es so viele Trauben, dass der Mann wie immer seine Nachbarn einlud, aber sie konnten nur die Hälfte davon essen. Der Mann presste die restlichen Trauben aus und goss den süßen Saft in einen Tontopf. Nach einer Weile probierte der Mann den eingelagerten Saft und mochte ihn. Er fragte sich, wie aus diesem hässlichen, unebenen Stock ein so köstliches Getränk werden konnte. Wieder lud er die Nachbarn, die Tiere und die Vögel ein. Jeder probierte den Saft und mochte sein Aroma und seinen Geschmack. Bald waren alle betrunken. Sie begannen zu diskutieren, wie sie das Getränk nennen sollten und welche Eigenschaften es haben sollte. Eine Nachtigall flog herein, füllte einen Becher mit dem Getränk und sagte, wer drei davon trinkt, soll so melodisch singen wie ich. Sie leerte die Schale und stellte sie wieder hin. Da kam der Löwe, füllte die Tonschale und sprach, wer fünf Schalen davon trinkt, wird so stark und furchtlos wie ich. Da sprang die Grille heraus, füllte die Schale und sprach, wer sieben davon trinkt, sollte genauso nervig sein wie ich. Da kam der Hund, wedelte mit dem Schwanz, füllte die Schale und sprach, wer neun Schalen trinkt, der soll bellen wie ich. Da kam eine Gans heraus, füllte die Schale und sagte, wer zwölf davon trinkt, soll so dumm werden wie ich. Zuletzt kam das Schwein heraus und sagte, wer mehr als zwölf Schalen trinkt, der soll sich im Schlamm hin und her wälzen und grunzen wie ich. Schließlich stand der Gott des Festmahls auf, füllte die Schale und sagte, da alle meine Kraft und mein Vermögen erkannt haben, soll dieses Getränk meinen Namen tragen. Und er nannte das Getränk Wein. Ja, die Weinrebe zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit überhaupt. Professioneller Weinbau ist sehr früh bezeugt in Gegenden wie Mesopotamien und Georgien. Sehr frühe Zeugnisse, die auf die Zeit von über 8000 Jahren zurückgehen, stammen aus Georgien, sind auch in der jüngsten Vergangenheit gefunden und aufgearbeitet worden und bezeugen eben, und das ist ganz wichtig, nicht nur die Pflanzung von Reben, sondern auch den professionellen Weinanbau. Wir können also derzeit sagen, er liegt in Georgien nach derzeitigem Kenntnisstand. Der Historiker Michael Matthäus hat sich der Erforschung der Geschichte des Weins verschrieben. Dort, wo Weinbau möglich ist, da ist er eng verbunden mit Hochkulturen, wie beispielsweise in Ägypten. Der Osiris-Kult ist ein Kult, der eben sehr stark auch mit der Verehrung des Nils zusammenhängt. Und darüber hinaus gilt Osiris eben auch als der Herr des Rebenbaus. Weinbau ist in Ägypten betrieben worden, allerdings in relativ begrenzten Dimensionen. Etwas salopp formuliert, muss man sich Ägypten eher als ein Bierland vorstellen. Das bedeutet aber auch, der Wein ist in Ägypten ganz überwiegend ein Getränk der Eliten gewesen. Als Howard Carter 1922 das Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun öffnete, fand er neben sehr vielen goldenen Kostbarkeiten auch ein imposantes Weinlager. 36 mit Wein gefüllte Krüge wurden ihm mit ins Grab gelegt, als er mit 19 Jahren starb. Diese Krüge waren versiegelt und gekennzeichnet mit der Bezeichnung des Weingutes, des Jahrgangs und des Winzers. So stand auf einem Krug: Jahr 4, süßer Wein aus dem Haus des Aton, Leben, Wohlstand, Gesundheit, am westlichen Fluss. Oberster Winzer, Aperes Hob. Auf zeitgenössischen Darstellungen von Festen sieht man die Menschen nicht nur fleißig trinken, sondern sie überliefern auch die Schattenseiten des übermäßigen Genusses. Man sieht Männer und Frauen, die sich erbrechen oder bewusstlos von der Dienerschaft weggetragen werden. Auf einem Grabmal für eine Frau ist eine Festszene dargestellt und dazu steht geschrieben: Gebt mir 18 Becher Wein. Seht ihr nicht, dass ich betrunken werden will? Meine Eingeweide sind trocken wie Stroh. Die Nachwehen der Trunkenheit in Form eines schweren Katers am nächsten Morgen erwartet die Trinkerin schon. Die Göttin Bastet wird in Ägypten als Katze, die vielleicht auch ein Kater ist, dargestellt. Das Bastet-Fest, auch schönes Fest der Trunkenheit genannt, wurde im alten Ägypten zweimal im Jahr gefeiert. Einmal zur einsetzenden Nilschwemme und einmal mit dem Osiris-Neujahrsfest. Für dieses Fest reisten Menschen aus dem ganzen Land nach Bubastis, um dort bei großen Trinkgelagen der Göttin Bastet zu huldigen. Der Wein und das Bier flossen in Strömen, Trunkenheit war das Ziel. Dieser Kult sollte von einer anderen Religion übernommen werden. uns Juden ist eine Pflicht zu trinken Wein. Eine extreme Sache bedeutet, dass jeder Freitagabend, jeder Beginn Schabbat, wir nehmen in der Hand ein Becher Wein und wir machen einen Segen, ja, und wird das genannt Kiddush. Heißt, wir heiligen den Schabbat mit einem Becher Wein. Warum Wein? Weil der Wein ist das wichtigste Getränk, was es gibt. Weil es auch Alkohol da. Gott will nicht, mir soll Distanz oder Abstand haben von das Leben. Er hat uns eine wunderschöne Welt geschaffen, auch die Traube, damit es wir genießen. Aber muss immer bewusst, muss man wissen, wie viel, wann und mit wem. Rabbiner Ehrenberg ist der orthodoxe Rabbiner der jüdischen Gemeinde von Berlin. Eine zentrale Geschichte im Alten Testament und damit für das Judentum ist natürlich die Geschichte von Noah, der Sintflut. Noah als der Einzige mit seiner Familie, diese Urkatastrophe der Menschheit Überlebende, steigt aus seinem Schiff. Und was tut er als eines der Ersten? Er pflanzt eine Weinrebe. Und diese Geschichte hat dazu geführt, dass über Jahrhunderte hinweg im Judentum, aber auch darüber hinaus, Noah eben als der erste Winzer gilt. Was dann geschah, wird im Buch Genesis erzählt, dem ersten Buch der Tora. Noah aber fing an und ward ein Ackermann und pflanzte Weinberge. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag in der Hütte aufgedeckt. Da nun Ham, Kanaans Vater, sah seines Vaters Blöße, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rücklings hinzu und deckten des Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, dass sie ihres Vaters Blöße nicht sahen. Als nun Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Wenn wir kommen am Freitagabend zusammen, die Familie, in meine Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern und Enkelkindern, wir sitzen zusammen und wir fangen an die Mahlzeit mit einem Kiddush. Mit Wein, Kiddush, das ist heilig, das ist gewünscht und das soll auch so sein. Das ist das Problem mit Noach zum Beispiel, dass er hat übertrieben. Ja, Gott hat ihm gegeben zu genießen von Wein. Sein Fehler war, dass er hat zu viel Wein getrunken. Jeder sagt, zu viel ist ein Nachteil. Und sonst steht geschrieben, dass wenn jemand Wein getrunken hat, kann er nicht Dienst machen im Tempel. Warum? Weil dann er ist nicht mehr so klar, ja? Gefährlich, schlimm. Das heißt, die Kohanim, die Priester, am Tag, die gedient haben im Tempel, die dürfen kein Wein trinken wegen dieser Alkohol, ja? Und selber im Tempel wurde auch Wein gebracht und auf den Altar gebracht als Dank bei Gott. Das ist ungefähr die Stelle, wo in der Bibel gebracht wird, in der Tora. Ja. Um Wein zu erzeugen, der den strengen jüdischen Speisegesetzen, den Kaschrut, genügt, sind wichtige Regeln zu beachten. So müssen zum Beispiel die Weinpflanzen mindestens 4 Jahre alt sein, bevor die Reben geerntet werden dürfen. In jedem 7. Jahr, dem Schabbatjahr, dürfen die Trauben gar nicht geerntet werden. Dies gilt jedoch nur für die Weinproduktion in Israel. Der Weinberg darf keine anderen Feldfrüchte als Wein aufweisen. Ab der Pressung, also im Weinkeller, dürfen nur noch orthodoxe Juden mit dem Wein in Berührung kommen. Und alle Arbeiten müssen unter der Aufsicht eines Rabbiners geschehen, der sich mit den Regeln der Kaschrut auskennt. Sind alle Regeln durch den Rabbiner kontrolliert, stellt dieser das Koscher-Zertifikat aus, das man dann auf dem Flaschenetikett findet. Wie streng die Regeln befolgt werden, ist Auslegungssache des Rabbiners. Der Wein hat aber nicht nur am Schabbat eine wichtige Funktion im Judentum. Es gibt einen Brauch, dass wir zu Pessach 4 Becher Wein segnen, sagen wir so. Weil Pessach ist ein Dankfeiertag, dass wir bedanken uns bei Gott, dass er hat uns aus Ägypten befreit. Und deswegen sagen wir viermal Segen über Wein. Und wir trinken vier Becher Wein. Dazu kommt eine fünfte Becher, ja, das wir lassen im Zentrum vom Tisch. Und wir machen das voll. Und wir sagen, das ist für Eliyahu Anavi, dass er kommt vor Mashiach. Wenn der Mashiach kommt für uns, ja, dass Eliyahu einen Tag davor kommt und erklärt uns, dass Mashiach wird kommen. Also diese Weinbecher ist symbolisch, dass wir warten auf der Prophet Elias, dass er wird kommen. Als Kinder, man hat uns erzählt, dass Eliyahu kommt zu in jede Familie und trinkt ein bisschen Wein. Ich kann mich erinnern als Kind, dass ich die ganze Nacht wach geblieben, weil ich wollte sehen, wie. Und mein Vater hat mir gesagt, pass auf, schau auf den Wein, dass er irgendwann bewegt sich. Das bedeutet, er war da und er hat davon. Das ist sehr schön für die Kinder erzählen. Dieser Weinbecher ist ein besonderer, der Kos Shel Eliyahu genannt wird. Es ist ein Becher mit einem Tellerchen darunter. Vor allem die Anhänger des mystischen Zweiges des Judentums, der Kabbalah, achten sehr darauf, dass der Becher für Eliyahu so voll ist, dass er überläuft. Dafür das Tellerchen. Das soll die Großzügigkeit symbolisieren, mit der man Gott dankt. Ob Wein lieber aus Metall, Keramik oder Glasgefäßen getrunken wird, ist eine Frage des Geschmacks. Durchgesetzt als sehr geeignetes Material hat sich Glas. Wie sehr sich der Geschmack eines Weines sogar von Glas zu Glas unterscheidet, weiß Joachim Christ, Weinhändler, Weinbergsbesitzer und Inhaber der Josephinenhütte. Ja, die ersten Gläser nach Funden 300 vor Christi, aber sicherlich eher aus der Medizin heraus. Und dann wurden die aber auch schon immer mehr als Glasgefäße genutzt. Dann wurde 150 vor Christus die Pfeife erfunden, also die Glasbläserpfeife, was darauf schließt, dass da die ersten Gläser auch geblasen wurden, um daraus Trinkgefäße zu machen. Und die Pfeife ist das wichtigste Instrument des Glasbläsers. Er zieht die Glasmasse aus dem Ofen und dann bläst er mit ganz viel Gleichgewicht und Eleganz die Glasmasse auf und daraus entstehen dann Gefäße, Gläser und so weiter. Also es ist sicherlich, irgendwann hat man wohl gemerkt, dass man diese Glasmasse nur so bearbeiten kann und so ist dann die Pfeife entstanden. Seit 2023 ist die manuelle Glasfertigung als immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO gelistet. Ja, also wir haben zum ersten Mal die Glasmasse. Die ist in einem großen schwimmenden Ofen. Dort wird die warm gehalten. Und ein Glasbläser besteht eigentlich aus vier Mann. Da ist einer, der permanent am Ofen abzieht, die Masse. Dann ist einer, der bläst, dann ist einer, der schneidet und einer, der umsetzt. So dass man also immer von vier Menschen spricht, die ein Glasbläser-Team bilden. So ist es bei uns auf jeden Fall. Hugh Johnson ist eine Legende in der Weinszene. Seine Bücher über Wein verkaufen sich millionenfach auf der ganzen Welt. In seinem Buch Weinwelt schreibt er zum Thema Weinglas. Ich kann nur darüber spekulieren, bin aber der festen Ansicht, dass Weingläser und Wein sich gemeinsam entwickelt haben. Bis zum späten 17. Jahrhundert gab es keine feinen Weine, wie wir sie heute kennen. Die einzigen Ausnahmen kamen selten genug aus Burgund. Dann wurde der Bordeaux-Wein und Champagner revolutioniert. Sämtliche Gläser davor waren lediglich Vorrichtungen zur Beförderung von Flüssigkeit in den Mund. Wein stand in guten Häusern in so geringem Ansehen, dass nicht einmal Gläser auf den Tisch kamen. Erst auf Verlangen holten Diener sie von der Anrichte. Die Etikette sah vor, sie zu leeren und sogleich zurückzugeben. Der wesentliche Unterschied zu heute ist einfach die Größe. Ein antikes Trinkglas füllt man bis zum Rand. Wenn man aber einen Wein vor dem Trinken prüfen will, also ihn sich genau ansieht, an ihm schnüffelt und sich Zeit nimmt, das Aroma zu ergründen, dann braucht man Raum für die Flüssigkeit und ihren Duft. Die ersten Gläser mit einem Volumen, das diese Art des Genießens ermöglichte, entstanden im frühen 19. Jahrhundert. Sie hatten die Form einer Trompete oder weiteten sich zumindest leicht nach oben hin. Wer ersann wohl als erster ein Glas, dessen Öffnung kleiner war als der Umfang der Schale, sodass sich das Bouquet darin fing und konzentrierte? Schwer zu sagen. Sommelier. Wir reden immer von Sommeliergläsern. Das heißt, das sind Gläser, die eine sehr starke Verbreitung in der Gastronomie haben. Das obliegt nicht, dass das nicht auch ein Privatkunde hat. Aber so die Gastronomie, die Weinszene weltweit, die hat irgendwann ein Glas entdeckt. Das hat der Kurt Zalto gemalt und gezeichnet. Und so ist auch der Name dieser Glasserie, Zalto. Und dieser Kurt Zalto, der ging irgendwann in Rente. Und als wir die Idee hatten, eine neue Glasmarke mit dem Namen Josephine, weil da gab es einen GmbH-Mantel dazu, weil wir das uns entschieden hatten, haben wir gesagt, wenn wir ein Glas machen, dann sollte es Kurt Zalto zeichnen, weil wir alle so begeistert sind von dem, was Kurt mit der Feder aufs Glas bringt. Und dann bin ich halt nach Österreich gefahren und wir haben uns getroffen und wir haben darüber gesprochen. Und der Kurt ist dann nach Berlin gekommen und hat die Gesellschafter kennengelernt, hat die Unternehmensstruktur kennengelernt. Er sagt, jawohl, für dieses Unternehmen zeichne ich gerne ein Glas, ist selbst Gesellschafter geworden und hat dann die Josephine, und wir haben dann so schön gesagt, Zalto 2.0, also hat dann eine neue Serie gezeichnet, die wir dann Josephine 1-6 genannt haben. Auf dem Markt findet sich ja mittlerweile für fast jede Rebsorte ein eigenes Glas. Für Joachim Christ braucht es das nicht, weshalb die Josephinengläser auch nur als Rotwein, Weißwein, Schaumwein und als Universalglas erhältlich sind. Der Entstehungsprozess hat dann auch eine lange Zeit in Anspruch genommen. Ja, das kann man dann relativ gut eingrenzen. Also 2018 am Pfingstsamstag haben wir die Idee quasi geboren, wenn man so will. Und 2019 am 9. März hatten wir nach vielen Zeichnungen, nach vielen Versuchen, nach vielen ausgleichenden Verkostungen, passt hier Chardonnay, dann passt der Riesling nicht, passt der Riesling. Es muss ja eine Schnittmenge durch alle Trauben, durch alle Säurestrukturen, durch alles geben. Und das führte dann dazu, dass wir am 9. März 2019 in einem sehr großen Kreis von Freunden, Sommeliers, Weinhändler, Winzer, die endgültige Serie dann abgenommen haben, indem wir 50 Weine durch die Gläser geschickt haben. Und es war nachher wirklich diese Schnittmenge vorhanden. Und dann irgendwann im April ging es dann in die Produktion. Die einen Weintrinker bevorzugen Gläser aus stabilem, dicken Glas. Den anderen kann es gar nicht dünn genug sein. Je dickwandiger ein Glas ist, umso mehr habe ich mit den Lippen und mit dem Spiel an der Lippe mit dem Glasmantel zu tun. Und je schlanker ein Glaskorpus ist, umso feiner und so eleganter kann ich das Getränk aufnehmen. Zusätzlich ist natürlich in einem ganz schlanken Glas mit einem hohen Sauerstoffaustausch der Wein in einer ganz anderen Beatmungssituation, was vielen Weinen, wenn sie älter sind, aber auch jungen, wenn beide Seiten brauchen eigentlich Sauerstoff. Und das geht mit einem mundgeblasenen Glas, von dem wir ja eigentlich sagen, dass es porös ist. Es sind lauter Glitze, kleine zusammengehängte Glasstücke. Und aus dem Grund ist ein handgearbeitetes Glas, ein dünnes Glas, wir sagen immer ein 80-Gramm-Glas, ist durch nichts anderes zu ersetzen. Der Unterschied von einem mundgeblasenen Glas zu einem Industrieglas ist beim persönlichen Test frappierend. Wer mag, sollte das mal in einer guten Weinbar mit diesen besonderen Gläsern ausprobieren. Das betrifft nicht nur das Gefühl beim Anfassen des Weinglases und beim Trinken, sondern auch den Geschmack des Weines. Nicht umsonst finden Fachverkostungen immer mit den gleichen Gläsern statt, weil sich der Weingeschmack je nach Glasform verändert. Na, wer leistet sich ein mundgeblasenes optimales Weinglas, das ist Gott sei es gedankt nicht nur der Reiche, sondern das ist jemand, der viel Ahnung von Wein hat und der erkannt hat vor langer Zeit, dass die Kombination zwischen dem optimalen Glas und seinem Wein, wenn einer 40, 50, 60 Euro für eine Flasche Wein investiert, sie 10 Jahre in den Keller legt, dann ist der eigentlich auch sicher, dass er das richtige Glas braucht. Und an diese Leute adressieren wir uns. Wir adressieren natürlich sehr, sehr stark an den Winzer, weil Winzer natürlich aus optimalen Gläsern wollen, an die Gastronomie, die ist unser stärkster Partner eigentlich, was diese Connected angeht, dass also ein Sommelier sagt, ich möchte meine Weinkollektion aus einem gewissen Glas trinken, das muss ja nicht nur unseres sein. Und dann natürlich daraus hinaus entsteht ja eine sehr, sehr starke Schneeballentwicklung. Was habe ich im Restaurant für ein Glas gehabt? Mensch, hat mir das den Wein anders nochmal schmecken lassen? Und dann geht man ins Netz und kauft sich diese Gläser. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Ooh, summer wine. Im antiken Griechenland trank man den Wein noch aus Bechern, die aus Ton oder Holz hergestellt wurden. Die Verbindung von Holz und Wein ist auch durch das Weinfass gegeben. Der antike griechische Philosoph Diogenes von Sinope soll in einem Weinfass gelebt haben, um es möglichst unbequem zu haben. Denn Bequemlichkeit lehnte er als Ursache vieler Übel ab. Es gibt Gemälde und Skulpturen von Diogenes in seinem Fass. Im Römisch-Germanischen Museum in Köln ist ein Mosaik aus dem 2. Jahrhundert mit seinem Namen zu sehen, das Diogenes in seinem Fass zeigt. Das Gegenteil von Enthaltsamkeit und Askese symbolisiert in der griechischen Götterwelt Dionysos, der Gott des Weins. Mit der Weinkultur Griechenlands ist ganz eng der Kult des Dionysos verbunden. Er gilt als Sohn des Zeus, einer der Hauptgötter des griechischen Pantheon, die ja alle ihre ganz individuellen Eigenschaften haben. Und der Dionysos steht eben für Ekstase, für Rausch auf der einen Seite, aber eben auch für problematische Seiten des Lebens. Er gilt als derjenige, der den Menschen den Wein geschenkt hat. Aber es gibt dann eben Erzählungen, dass dieses Göttergeschenk eben auch Menschen schon vergiftet hat. Und auch da in solchen Erzählungen sieht man die Ambivalenz eines solchen Weingeschenkes. Wichtig ist, dass der Kult des Dionysos dann eben auch untere soziale Schichten, nicht zuletzt Frauen, angesprochen hat. Das erste Theater des Dionysos, unmittelbar in der Nähe in Athen, im Zentrum Athens, gilt als die Geburtsstunde des europäischen Theaters. Dionysien waren Festspiele zu Ehren des Weingottes. Hier stellten Dichter ihre 9 Stücke vor. Am ersten Festtag gab es eine große Prozession mit einem Kultbild des Dionysos und Festopfer. Am zweiten Tag wetteiferten die Komödien um die beste Aufführung. Am dritten bis fünften Tag dann die Tragödien. Schließlich wurden am letzten Tag die Gewinner bei einer Volksversammlung im Amphitheater geehrt. Songs and melodies change and sway, but they still stay the same. The songs that we sung when the dark days come are the songs that we sung when we chased them away. If I ever found a pot of gold, I'd buy bottles untold of the nectar of the vines, 'cause I'm gonna die with a twinkle in my eye, 'cause I sang songs, spun stories, loved, laughed and drank wine. Tomorrow is another day. The cats are out to play, to play. That old rusty spaceship wants to sail into the Milky Way again, on a river of red, red wine. Für die antiken Griechen galt ein gemäßigter Weingenuss einer Gesellschaft als vornehmer Maßstab für deren Zivilisiertheit. So konnte man getrost auf andere Völker, denen man maßloses Trinken vorwarf, herabsehen. Nur Barbaren betranken sich. Plato stellte im 5. Jahrhundert vor Christus klare Regeln für das Trinken auf, um ein Absinken auf deren Niveau zu verhindern. Knaben unter 18 sollen ganz auf Wein verzichten. Ein Mann bis um die 30 sollte Wein nur in Maßen genießen und sich nie betrinken. Geht er auf die 40 zu, soll er nach Herzenslust trinken, als Heilmittel gegen den strengen Ernst des Alters. Leider ist nicht überliefert, wie alt er selbst war, als er dies schrieb. Soldaten, Steuermänner und Richter sollten lieber Wasser trinken, Sklaven sollten nicht den Trinkgewohnheiten ihrer Herren nacheifern, denn dies sei anmaßend. Die meisten antiken Philosophen verurteilten die Trunkenheit. Man sollte durchaus trinken, sich gerne auch betrinken, aber anmerken lassen sollte man sich das nicht. Der beste Ort, um diese Ambivalenz auszuleben, waren die Symposien. Streng orchestrierte Trinkgelage. Hier waren nur Männer zugelassen, keine Frauen, es sei denn, sie waren Dienerinnen, Musikerinnen oder Prostituierte. Das Ganze begann im Hause des Gastgebers mit Gebeten und Weinopfern an die Götter. Dann wurde das Mischungsverhältnis angesagt, denn Wein wurde immer mit Wasser verdünnt, üblicherweise im Verhältnis 3:1, 5:3 oder 3:2. Wein hatte einen sehr hohen Alkoholgehalt, der durch das Vermischen mit Wasser auf 5-10% gesenkt wurde. Das Essen war Nebensache, denn es ging vor allem ums Trinken. Auf griechischen Vasen und Weinschalen sieht man Gäste vorn übergekippt, sich am Nachbarn festhaltend oder sich übergebend. In diesem Zusammenhang war es auch für Platon in Ordnung, sich systematisch zu betrinken, wie er in seinem Text das Gastmahl schreibt, wenn nur dabei philosophiert wird. Nachdem Sokrates aufgehört hatte zu sprechen, erschallten ihm Lobsprüche von allen Seiten. Aristophanes, von dessen Rede Sokrates im Vorbeigehen Erwähnung getan hatte, wollte etwas sagen. Er hatte aber kaum angefangen zu sprechen, als plötzlich an der Türe des Vorhofes gepocht wurde. Man hörte einen großen Lärm, der eine Gesellschaft von Zechbrüdern mit Begleitung einer Flötenspielerin anzukündigen schien. »Geschwind, Sklaven«, sagte Agathon, »seht zu, wenn's meiner Bekannten einer ist, so führet ihn herein. Wo nicht, so saget den Herrn, es gebe hier nichts zu zechen, es sei alles schon zur Ruhe.« Nicht lange, so hörte man schon den Alkibiades im Vorhofe. Im vollen Rausche schrie er mit angeschränkter Stimme, »Wo ist Agathon? Ich will zu ihm.« Man führte ihn also herein, seine Begleiter aber samt der Flötenspielerin wurden zurückgehalten. In der Türe des Zimmers blieb er stehen, einen dichten Kranz von Efeu und Veilchen mit einer Menge Bänder auf dem Kopfe. »Gott grüß euch, ihr Männer! Nehmt einen sehr betrunkenen Mann in eure Trinkgesellschaft auf. Oder wir wollen gleich wieder gehen. Wir wollen nur den Agathon begrenzen, denn deswegen sind wir gekommen.« »Gestern war es mir nicht möglich. Nun komme ich eben heute mit diesen Bändern um meine Stirne, um damit das Haupt, ich darf wohl sagen, des weisesten und schönsten Manns zu krönen. Ihr lacht wohl über mich, als wenn ich im Rausche spreche. Lacht ihr nur, solang ihr wollt. Ich weiß doch, dass es wahr ist, was ich spreche. Aber sagt mir nur gleich, ob ihr meine Bedingung mir akkordieren wollt? Trinkt ihr zusammen oder nicht?« Mit einer Stimme gab die ganze Gesellschaft ihren Konsens. Man hieß ihn hereinkommen und sich niederlassen. Ein paar Trinker mehr oder weniger fiel nicht ins Gewicht. Was aber wichtig war, waren Trinkspiele. Eines davon hieß Kotabos. War die eigene Trinkschale fast leer, versuchte man mit den letzten Tropfen eine Bronzescheibe zu treffen, die sich auf einem Ständer befand. Oder man versuchte, eine Schüssel zu treffen, die in einem Topf im Wasser schwamm, bis sie unterging. Der Wein wurde für den Verzehr in einem sogenannten Krater mit dem Wasser gemischt, einer bauchigen Amphore ähnlich. Sobald ein Krater leer war, wurde ein neuer geholt. Der Tragödiendichter Eubolos hielt das Vorgehen so fest: »Für empfindsame Männer bereite ich nur 3 Krater vor. Einen für die Gesundheit, den trinken sie zuerst, den zweiten für die Liebe und das Vergnügen, den dritten dann für den Schlaf. Nach dem Verzehr des dritten gehen die klugen Männer nach Hause. Der vierte Krater ist nicht mehr von mir. Er gehört dem schlechten Verhalten. Der fünfte dient dem Geschrei, der sechste ist für Grobheit und Beleidigungen, der siebte dient der Prügelei, der achte dem Zerschlagen der Möbel. Der neunte ist für die Depression, der zehnte dient dem Wahnsinn und der Bewusstlosigkeit. In der Regel wurde der Wein dem Wasser zugegeben, nicht umgekehrt, weil man glaubte, dass so die berauschende Wirkung niedriger sei. Dass Frauen Wein tranken, wurde nicht gern gesehen. Viele griechische Schriftsteller, alles Männer, behaupteten, Frauen würden den Wein unverdünnt trinken, darum schnell betrunken werden und so alle moralischen Hemmungen fallen lassen. And I've given up your wine, women and song. Die Römer haben Griechenland erobert und deren Götter übernommen, die einfach umbenannt wurden, wie Michael Matthäus weiß. Ja, die Römer waren eben sehr lernfähige Menschen. Sie haben sozusagen aus den Ländern, aus die sie erobert haben, immer auch das Beste in ihre eigene Kultur integriert. Insofern wird aus dem griechischen Dionysos in der römischen Zeit dann der Bacchus. Die Bacchanalien, also die zu seinen Ehren gefeierten Feste, weisen viele Ähnlichkeiten mit den Feiern auf, die in Griechenland zu Ehren des Dionysos gefeiert worden sind. Auch hier sind es nicht zuletzt die rauschartigen Züge, Tage, an denen viel getrunken wurde, an denen viel musiziert wurde, an denen aber eben auch, ganz ähnlich wie in Griechenland, eben Theater gespielt wurde. Es gibt dann eine Zeit, in der diese Bacchanalien, Titus Livius berichtet uns dieses, als gefährlich galten. Und tatsächlich sind eben Anhänger des Kultes dann verfolgt worden. Viele von ihnen sind hingerichtet worden. Das zeigt übrigens etwas, was es in der Kulturgeschichte immer wieder und oft gegeben hat, dass solche Feste auf der einen Seite für begrenzte Zeit, wie unser Karneval, unsere Fastnacht, zugelassen worden sind, auf der anderen Seite besorgte Obrigkeit immer aber auch versucht hat, solche Feste zu kontrollieren. So um 200 vor Christus kamen die alten griechischen Vorbehalte gegenüber dem Weinkonsum von Frauen auch bei den Römern an. Frauen wurde das Weintrinken per Gesetz verboten. Wer beim Weingenuss ertappt wurde, musste mit Scheidung oder sogar mit Todesstrafe rechnen. In einem Geschichtsbuch aus dem 1. Jahrhundert nach Christus heißt es: Ignatius Metallus nahm einen Knüppel und erschlug seine Frau, denn sie hatte Wein getrunken. Weder wurde er dafür verurteilt, noch machte ihm jemand Vorwürfe. Jeder hielt es für ein gutes Beispiel dafür, dass man für die Verletzung der Nüchternheitsgesetze zahlen muss. Denn eine Frau, die übermäßig Wein trinkt, schließt die Pforten ihrer Tugend und öffnet sie dem Laster. Demgegenüber standen die rauschenden Feste, die dem Bacchus geweiht waren, die Bacchanalien. Hier wurde bis zur Besinnungslosigkeit getrunken und später große Orgien gefeiert. Im 2. Jahrhundert vor Christus endete dann das Treiben mit dem Bacchanalienskandal, bei dem 7000 Personen die Verwicklung in Kult, Verschwörung und Schlimmeres zur Last gelegt wurde. Wenn sie durch den Wein erhitzt waren und die nächtliche Zusammenkunft von Männern und Frauen, Jungen wie Alten, jedes Gefühl von Anstand beseitigt hatte, wurde auf jede Art und Weise über die Stränge geschlagen. Jeder konnte die Lust, die er verspürte, durch die von ihm ersehnte Wonne befriedigen. Auch war das Übel nicht auf den wahllosen Geschlechtsverkehr zwischen Männern und Frauen beschränkt. Falsche Aussage, die Fälschung von Siegeln und Testamenten sowie Fehlinformationen entsprangen allesamt ein und derselben Quelle. Genau wie das Vergiften und Ermorden ganzer Familien, deren Leichen nicht einmal gefunden werden konnten. Der Senat griff hart durch. Die meisten der Angeklagten wurden zum Tode verurteilt. Dem Kult des Weingottes konnte dies jedoch nur kurzzeitig schaden. Das Convivium kam in Mode. Jeder reiche Römer, der was auf sich hielt, veranstaltete Bankette, um seinen Reichtum zur Schau zu stellen. Hier ging es aber nicht nur um die Menge an Wein, sondern auch um die Qualität desselben. Welche Lage, welche Traube und vor allem welches Jahr. Beim Convivium waren, im Gegensatz zu den Symposien, auch Frauen zugelassen. Der Philosoph und Politiker Seneca überlieferte, dass Frauen ebenso lange aufbleiben und ebenso viel Alkohol trinken. Sie ringen und zechen mit den Männern um die Wette. Weder fehlt ihnen das Übergeben aus berstenvollen Mägen und somit das Loswerden des angetrunkenen Weines, noch versäumen sie es, wie die Männer an Eiswürfeln zu nagen, um ihre erhitzte Verdauung zu beruhigen. Das Erste, was einem auffällt, wenn man sich dem Schlossgut von Bingen am Rhein aus nähert, ist die Burgruine mit der großen Fahne auf dem Burgturm. In goldenen Großbuchstaben steht darauf der Name Diehl geschrieben. Hier wird sehr selbstbewusst klargemacht, wer die Eignerin des Hauses ist. Caroline Diehl. Wir Diehls sind seit 1802 hier in Burglein Inhaber von dem Weingut und auch dem Burggelände und feiern somit dieses Jahr unser 222-jähriges Jubiläum. Heute sind wir die siebte Generation Diehls hier in Burglein. Die siebte Generation sind mein Mann und ich. Ich bin die erste Frau aus der Familie, die das Weingut übernommen hat und habe außerdem auch als erstes Familienmitglied wirklich Weinbau von der Pike aufgelernt, Weinbau studiert und bin ganz, ganz nah an allen Prozessen und Abläufen dran und bin somit dabei, den kompletten Betrieb auch noch präziser, noch ökologischer und noch nachhaltiger aufzustellen. Das Schlossgut liegt in Rümmelsheim an der Nahe. Bei der Anreise von Bingen am Rhein kann man schon mal einen Blick auf ihre Weinberge werfen, die so schöne Namen wie Goldloch, Pittermännchen oder Hölle haben. Hier findet man VDP-Lagen. Im Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter sind die besten Weingüter Deutschlands zu finden. Das VDP Große Gewächs ist das Flaggschiff der trockenen Rieslinge. Wichtig ist immer, dass diese Weine aus einer VDP-großen Lage kommen. Das ist wie eine Grand Cru-Lage in Frankreich, einfach die allerbesten Lagen, die in dieser Kategorie klassifiziert sind. Und das große Gewächs ist halt eben der trockene Wein aus dieser Lage. VDP-Weine erkennt man am VDP-Adler auf dem Flaschenhals. Um Mitglied in diesem Verband zu werden, muss man strenge Auflagen erfüllen, die weit über das hinausgehen, was der Gesetzgeber vorschreibt. Alle VDP-Winzer verpflichten sich zu einer umweltschonenden Bewirtschaftung der Weinberge, zum Anbau von 80% gebietstypischen Rebsorten, die durch die VDP-Regionen definiert werden, zur Reduzierung der Erträge auf 75 Hektoliter je Hektar im Durchschnitt. In höheren Klassifikationsstufen werden die Hektarerträge zur weiteren Steigerung der Qualität noch deutlicher reduziert. Zur Handlese für VDP-Weine der Qualitätsstufe VDP Erste Lage und VDP Große Lage und für Weine der Prädikatsstufe Auslese bis Eiswein. Für VDP-Weine auf Großlagenbezeichnungen zu verzichten. Sich an so strenge Regeln zu halten, hat natürlich seinen Preis. Vor allem, wenn es sich wie beim Schlossgut Diehl um Steilhanglagen handelt. Diese sehen vom Boden aus schon beeindruckend aus, mit welcher Steigung sie sich in den Himmel erheben. Aber was es bedeutet, hier zu arbeiten, kann man erst richtig ermessen, wenn man vielleicht bei einem Spaziergang mal vom Weinberg die Rebstöcke entlang nach unten sieht. Wir bewirtschaften hier bei uns im Weingut 25 Hektar Weinbergsfläche. Davon sind etwa 6 Hektar im Steilhang und 19 Hektar im flachen oder relativ flachen, ich sag mal das, was man maschinell mit einem Traktor, mit einem kleinen Traktor bewirtschaften kann und bearbeiten kann. Der große Unterschied zwischen Steilhang und Flachlage ist, dass man einfach eine sehr, sehr viel höhere Zeit an Arbeitsstunden, an Handarbeit reinstecken muss, weil eben im Steilhang diese klassischen Traktoren, die Schmalspurschlepper, wie wir sie nennen, nicht reinpassen, sondern die Arbeiten weitestgehend von Hand gemacht werden müssen. Wir können mittlerweile auf Raupenfahrzeuge zurückgreifen, die durch diese schmalen, steilen Weinbergszeilen durchfahren können. Das ist schon eine große Erleichterung, ist aber auch viel, viel teurer als die Traktorarbeit. Und dann gibt's nochmal die Terrassenweinberge, die Lagen, wo wirklich Mauern noch Terrassen formen. Und die sind zu 100% von Hand bewirtschaftet, weil halt eben auch diese Raupenfahrzeuge dort nicht reinkommen aufgrund der Mauern. Und da ist es dann so, dass man locker sagen kann, ein normaler Steilhang, wo eine Raupe drin arbeiten kann, ist es das schon gut doppelt so teuer von der Bewirtschaftung her als in einem flachen Weinberg. Und wenn wir in den Terrassenweinbau kommen, sind wir ganz, ganz schnell beim Fünffachen des Preises. Die Verantwortung für so einen Betrieb zu übernehmen, ist oftmals nicht einfach. Vor allem, wenn man in die Fußstapfen so vieler Generationen tritt. Familiengeschichten sind natürlich immer sehr vielseitig, vielschichtig. Es schwingt immer ganz, ganz viel Gefühl und Tradition mit, aber eben auch die Wichtigkeit, dieses Familienerbe in die nächste Generation bringen zu können. Ich habe viele Lehr- und Wanderjahre hinter mir gehabt und auch mein Studium in Geisenheim, als ich 2006 hier in den Betrieb kam und wurde 2006 von meinen Eltern mit ganz, ganz großen offenen Armen empfangen, weil sie sich einfach gefreut haben, dass ich hier einsteigen wollte. Und es war auch eine ganz tolle Ergänzung, weil ich dann halt den Weinberg und den Keller abgedeckt habe, was ja ein Bereich war, wo mein Vater selbst nicht im Detail drin war. Mein Vater war ist ein Mann, der ganz viele Visionen, Ideen hat und sich immer ein tolles Team zusammengestellt hat, um diese Visionen umzusetzen. Und insofern habe ich da sehr gut in das Team reingepasst und das war wunderbar. Die einzelnen Weinregionen haben jeweils eine Weinbotschafterin, um den Wein ihrer Region Deutschland und weltweit zu vermarkten. Bei deren Auswahl handelt es sich nicht um ein Pendant zur Wahl einer Schönheitskönigin, sondern um die Suche nach hochkompetenten Vertreterinnen der Weinwirtschaft mit Abschlüssen in Weinbau und Önologie. Die Weinkönigin 2024 heißt Eva Brockmann und hat einen Bachelor von der Hochschule Geisenheim, wie auch Caroline Diehl. Ja, ich bin ja hier aufgewachsen an der Nahe in Burglain und da waren Weinköniginnen natürlich immer auch Teil des Lebens. Ich fand das immer interessant, war aber nicht eine von denen, die allen Autogrammkarten hinterhergejagt ist, sag ich mal. Und habe mich dann ein Stück weit überreden lassen, tatsächlich 99 zu kandidieren und bin dann Weinprinzessin geworden und 99, 2000 war ich nahe Weinprinzessin. Es war eine sehr schöne Zeit mit doch einigen Terminen, vielen Festen in der Region, wo man einfach mal auch alle Facetten des Weinbaus in der Region kennengelernt hat. Das war schön, aber prinzipiell liegt es mir nicht so sehr, auf der Bühne zu stehen und die Reden zu schwingen. Ich bin eigentlich eher eine Praktikerin, ich bin pragmatisch in meinem Beruf unterwegs und mag es eigentlich ganz gerne eher anzupacken und hinter den Kulissen was zu bewegen. Aber was jetzt tatsächlich hier bei uns an der Nahe auch ganz besonders ist, im letzten Jahr wurde die Wahl zur Naheweinkönigin tatsächlich auch für die Männer eröffnet und wir hatten prompt eine Bewerbung und wir haben jetzt weiterhin eine Weinkönigin, aber einen Prinzen und eine Prinzessin. Insofern war das auch wirklich eine Premiere, dass an der Nahe die Wahl für das männliche Geschlecht geöffnet wurde. Auch im Weinbau sind Fragen der Geschlechtergerechtigkeit angekommen. Wenn auch die Gerechtigkeit streng genommen nicht vollständig gegeben ist, denn eine Königin steht über einem Prinzen. glass of wine. It's a good thing you are here. You're warm on my lips, warm as a tear, a comfort to the fool who's restless in his mind. The lover's trusty potion, your little glass of wine. Das erste Wunder, das Jesus Christus im Neuen Testament vollbrachte, war die Verwandlung von Wasser zu Wein auf einer Hochzeit in Kana. Der Wein auf dieser Hochzeit war fast ausgetrunken, da fragte Maria ihren Sohn Jesus, ob er nicht etwas tun könnte. Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollten 6 große Krüge mit Wasser füllen, was sie taten. Jeder dieser Krüge fasste gut 40 Liter. Als einer der Diener davon kostete, stellte sich heraus, dass aus dem Wasser Wein geworden war. Dies war aber nicht irgendein Wein, sondern ein besonders guter. So sagte der Diener anerkennend zum Bräutigam: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Diese Szene unterstreicht die Idee, den guten Wein zu kredenzen, wenn die Gäste noch nüchtern genug sind und ihn auch zu würdigen und zu genießen wissen. Ja, die christliche Weinkultur basiert auf der jüdischen Kultur. Auch das Alte Testament und das Neue Testament sind ja ganz eng miteinander verflochten. Im Christentum kommt eben als neues Element dann die Eucharistie, das Geheimnis der Eucharistie dazu, also die Verwandlung des Weines in das Blut Christi. Und ansonsten ist das Neue Testament eben voll mit Bildern von Weinreben, von Weinstöcken. Christus selbst gilt als der Weinstock und damit sozusagen als die Verkörperung auch der christlichen Einheit. Übrigens auch ein Verweis heute auf die Einheit der Christen. Auch in diesem Zusammenhang wird dieses Bild vom Weinstock Christi immer wieder zu Recht bemüht und zitiert. Wein wird im Neuen Testament an 176 Textstellen erwähnt. Die bekannteste davon dürfte die Szene beim letzten Abendmahl sein, an dem Jesus mit seinen Jüngern vor seiner Verhaftung ein letztes Mahl gemeinsam speist. Es wurden Becher mit Wein verteilt. Hier soll Jesus nach Matthäus 26 die Worte gesprochen haben, die als Einsetzungsworte in christlichen Gottesdiensten auch heute noch der rituellen Einnahme des Abendmahls vorangehen. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Little glass of wine. You just run and fetch another little glass of wine. Ooh. Noch heute wird in christlichen Gottesdiensten nach diesem Gleichnis eine symbolische und rituelle Wandlung von Wein zu Blut vollzogen. Neu war das jedoch nicht. Schon weitaus früher war Wein stellvertretend für Blut geopfert worden. Das Blut gilt vielen Menschen in der Antike gewissermaßen als der Sitz des Lebens. Und der Rotwein mit seiner roten Farbe hat natürlich da die Fantasie der Menschen enorm angeregt und hat eine enorme symbolisch, dann auch kultische Bedeutung gehabt. Er konnte gewissermaßen das Blut von Opfertieren ersetzen und auf gleichsam magische Art die Verbindung zum Göttlichen herstellen. Da nun der Wein als Symbol für das Blut Christi zum festen Bestandteil des Gottesdienstes gehörte, wurde die Kirche zur Förderin des Anbaus und der Herstellung von Wein. Aber man brauchte den Wein nicht nur für den Gottesdienst. Auch so wurde er gerne getrunken. Man konnte ihn Gästen anbieten und man konnte damit handeln. Mit der römischen Eroberung Galliens und Teilen Germaniens hält hier auch die Weinkultur, jedenfalls was den Weinanbau angeht, ihren Einzug. Es ist keineswegs so, wie man häufiger liest, dass Germanen und Kelten keinen Wein geschätzt haben. Die Germanen gelten ja mit weithin als Biertrinker. Wenn man die antiken Texte genau liest, sieht man aber, dass zumindest die Oberschicht den Wein sehr wohl geschätzt hat. Das gilt insbesondere für die Kelten. Neuere Untersuchungen haben hier sehr deutlich gemacht, dass in der keltischen Oberschicht der Weinkonsum schon weit verbreitet war. Insofern hat dann die römische Zeit an solche Grundlagen anschließen können. Wir haben auch im europäischen Vergleich gesehen den außerordentlichen Glücksfall, dass wir seit den 1970er Jahren vor allem zunächst entlang der Mosel römische Kelteanlagen in großer Zahl entdeckt haben. Bis dahin war überhaupt nicht gesichert, ob es römischen Weinanbau in deutschen Weinanbaugebieten überhaupt gegeben hat. Mit dieser Entdeckung der Kelteanlagen, die ich selbst als Schüler, als Student noch hautnah miterleben durfte, ist dieser wissenschaftliche Nachweis jetzt geführt. Wir haben ihn für die Mosel, wir haben ihn für die Pfalz, wir haben ihn im Moment leider noch nicht für das größte Anbaugebiet in Deutschland, für Rheinhessen. Das liegt meinem Eindruck nach einfach daran, dass man damals bei Flurbereinigungen nicht aufgepasst hat und wahrscheinlich entdeckte Überreste nicht als Kelteanlagen, als römische identifiziert hat. In den Klöstern wurde im Mittelalter eifrig Wein angebaut, für den Gottesdienst, aber auch zum Selbstverzehr. Ob Weingenuss mit einem gottgeweihten Leben vereinbar sei, darüber war man verschiedener Meinung. Der Gründungsvater des Benediktinerordens, der heilige Benedikt, schrieb dazu: Wein ist zwar kein Getränk für Mönche, da aber heutzutage die Mönche nicht davon zu überzeugen sind, wollen wir uns wenigstens darauf verständigen, dass wir maßvoll und nicht bis zum Überdruss trinken. Dennoch glauben wir, unter Berücksichtigung schwächerer Brüder, dass eine Hermina ein Viertelliter Wein am Tag ausreicht. Wem es aber von Gott gegeben ist, sich alkoholhaltiger Getränke zu enthalten, dem wird dies in besonderer Weise vergolten. Ob ungünstige Ortsverhältnisse, Arbeit oder Sommerhitze mehr erfordern, steht im Ermessen des Oberen. Doch achte er darauf, dass sich nicht Übersättigung oder Trunkenheit einschleichen. Wein ist ein eher geselliges Getränk, wie der Dichter und Schriftsteller Johann Ludwig Wilhelm Müller feststellte. Ich bin nicht gern allein mit meinem Glase Wein. Mag allein der Geizhals fasten neben dem gefüllten Kasten. Mag der Dieb an dunkler Mauer einsam schleichen auf der Lauer. Ich bin nicht gern allein mit meinem Glase Wein. Ich bin nicht gern allein mit meinem Glase Wein. Mag allein der tiefe Weise brüten, bis er wird zum Greise, so zu leben und zu lieben, wie's die Schule vorgeschrieben. Ich bin nicht gern allein mit meinem Glase Wein. Ich bin nicht gern allein mit meinem Glase Wein. Mag der Mönch in seiner Zelle einsam ringen mit der Hölle, die mit süßem Bratenrauche nachstellt seinem feisten Bauche. Die Stunden täten gehen, das Glas wär schneller ausgeleert und öfter wieder umgekehrt. Das Mittelalter hat die antiken Grundlagen der Weinkultur, jedenfalls westlich von Rhein und östlich, südlich von Donau, gewissermaßen geerbt. Das sieht man übrigens sehr schön daran, dass die deutsche Winzersprache einen großen Teil gallo-römischer Reliktwörter enthält. Der Begriff der Kelter, aber auch ähnliche wie der Begriff der Torkel, das sind alles Begriffe, die auf römische Worte zurückgehen. Mit anderen Worten, die gallorömische Bevölkerung hat auch in der Zeit der Franken eben das, was sie in römischer Zeit gelernt hat, weiter fortgeführt. Die dann gegründeten Klöster sind Art Laboratorien für lange Zeit dieser Weinkultur geworden, bis hin dann zu den Zisterziensern im sogenannten hohen Mittelalter, die eben sowohl in Frankreich wie dann hier auch in Deutschland eben die Weinkultur zu ganz besonderer Blüte getrieben haben. Übrigens Klöster, die auch selbst nicht nur Weinkonsumenten war, denn den Mönchen war ja sozusagen Wein Konsum ausdrücklich gestattet, schon von den ersten Klosterregeln an. Das hat einmal zu Eigenverbrauch geführt. Zum Zweiten hat es aber auch bedeutet, dass Klöster selbst, die Zisterzienser waren hier große Virtuosen, die Klöster selbst Weinhandel in großem Maßstab betrieben haben. Nicht nur die Klöster, auch viele Dörfer und Städte verschrieben sich im Mittelalter dem Wein. Die Zahl der Weinbaudörfer in der Gegend um Fulda stieg zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert von 40 auf 400. Auch im Rheingau und im Elsass war die Tendenz steigend. Die Kirche förderte den Weinbau eifrig, bekam sie doch von allen landwirtschaftlichen Erträgen den Zehnten, also den zehnten Teil der Jahresernte der Bauern. Die Trunksucht war allerdings bereits damals ein handfestes Problem, wie ein Bericht aus dem 6. Jahrhundert über Eberulf, den Schatzmeister König Childeberts II., verrät. Er rang einen Priester auf einer Bank nieder, schlug mit Fäusten und traktierte ihn mit Schlägen, nur weil er dem betrunkenen Eberulf keinen Wein mehr geben wollte. Wobei sich der Klerus kein bisschen besser benahm. So soll Cautinus, der Bischof von Tours, oft derart betrunken gewesen sein, dass ihn vier Männer von der Tafel wegtragen mussten. Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need a soul. Red, red wine, it's up to you, all I can do I've done, but memories won't go, no memories won't go, I'd have sworn with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine. Diese schädlichen Auswirkungen des Weins sind ein ständiger Teil der Geschichte des Weines bei den weinbauenden Mönchen. Holger Schwarz ist Geschäftsführer der Weinhandlung Vinicultüre in Berlin und beschäftigt sich schon seit früher Jugend mit Wein. Ja, also ich war in der ersten Sommelierklasse in Deutschland, das war in Heidelberg 1991 und 92. Und dafür war die Voraussetzung 5 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie. Die hatte ich ja, weil ich mit 17 schon Restaurantfachmann in Mannheim gelernt hatte und während der Lehre schon von dem Weinvirus quasi infiziert wurde und das sofort mein Ding war. Und das war natürlich eine Kategorie, die auch zu Hause gut ankam, bei meinen Eltern, bei der Umgebung, bei den ganzen Leuten in der Umgebung war halt Wein das Ding und jeder Zweite auf den Dörfern war mit Wein verbunden beruflich. Also bin ich dann aus England, wo ich 1991 war, sofort zurück nach Heidelberg, als klar war, jetzt kommt die erste Ganzzeitschule für Sommeliers und habe die 1991-92 besucht. Das waren dann 15 Monate. Davor hatte ich ein Praktikum gemacht bei einem Winzer, das war die Voraussetzung. Und dann habe ich so langsam alles über Anbaugebiete, Herstellung, Verkauf gelernt und sogar mit 4 Kommilitonen eine WG gehabt. Es ging 24/7 um Wein. Und zum Schluss hatte ich dann das Diplom zum staatlich geprüften Sommelier in der Hand. Und das war dann die erste Klasse, die es überhaupt in Deutschland gab. Der tägliche Umgang und die Selbstverständlichkeit des Alkoholtrinkens haben Holger Schwarz zu einem für seine Branche ungewöhnlichen Schritt veranlasst, der sein ganzes Leben verändert hat. Ich bin seit Oktober 21, das sind jetzt fast schon 3 Jahre, alkoholfrei, weil ich so peu à peu, auch während Corona, immer mehr im Laden getrunken hatte und dann die Nebenwirkungen auch immer stärker wurden, gemerkt oder nicht mehr übersehen konnte. Das tut meinem Leben nicht nur nicht mehr gut, es behindert mich stark. Es hat mich dann in Zeiten auch so richtig betroffen gemacht und gleichzeitig war ich wie gelähmt, weil ich wusste, da hängt so viel dran, das lässt sich nicht einfach nicht mehr machen, ohne dass ich mein ganzes Leben verändern muss. Als Weinhändler, als jemand, der sozial und beruflich immer mit Weintrinkenden und mit Wein eben beschäftigt ist. Das war eigentlich schon mehr als ein missbräuchlicher Konsum. Es war so eine Art Abhängigkeit, das dachte ich mir schon. Und dann kam Corona. Wir haben früher den Laden geschlossen und ich war hinten. Und es war eigentlich dann weniger zu tun und mehr Zeit. Da habe ich mich dann nach dem frühen Ladenschluss auch hin zurückgezogen. Ja, es waren ja immer 10, 20 Flaschen Wein offen. Ich hatte noch so diese Ausrede vor mir selbst, ja, ich bin ja Profi, ich muss die Jahrgänge probieren, ich muss immer wieder mir Bestätigung über die Qualität der Weine verschaffen. Ich habe es gleichzeitig gemerkt, wie ich mich selbst anlüge. Gleichzeitig hat mich das in dem gehalten, wo ich eben war, so Jahre, Jahrzehnte lang. Das war eine schwierige Überwindung, das dann tatsächlich festzustellen. Zu sagen, okay, das ist, ich habe diese Schwäche und ich komme da ohne weiteres nicht raus. Und irgendwann bin ich zum Punkt gekommen, ja, es muss zu Ende sein. Ich habe schon so oft probiert, das in anderen, engeren Grenzen zu halten, aber es hat zu oft nicht funktioniert. Also letztendlich war es auch wie eine Befreiung zu sagen, okay, dann eben gar nicht mehr. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ein Sommelier und Weinhändler seine Weine bewertet, wenn er sie nicht trinkt. Ja, es funktioniert in der Praxis so, dass ich die Weine immer noch probieren kann und dann recht schnell ausspucke. Zudem habe ich ein gutes Team von erfahrenen, langjährigen Mitarbeitern, die auch den Vinikulturgeschmack sozusagen intus haben und ganz genau auswählen können, auch selbstständig, in den meisten Fällen zumindest, was jetzt eine Vinikultur sein könnte, also welcher Wein in Frage kommt für unser Sortiment und welcher nicht. Und die meisten, 90%, wissen wir sofort, das passt nicht zu uns. Wir haben also so eine Art DNA-Geschmack. Das ist ganz klar, ist wie so bei einem Modelabel oder so. Da weiß man genau, okay, das passt. Eigentlich habe ich gemerkt, dass mein Geschmack eher besser geworden ist in der Abstinenz, weil er natürlich viel konzentrierter und intensiver die einzelnen Aromen wahrnehmen kann und ich auf keinen Fall irgendwie nur den leisesten Kater vom Vortag habe. Im Zuge des neuen gesunden Lifestyle werden immer mehr alkoholfreie Weine angeboten. Vor allem im Dry January werden sie breit gefächert beworben. Sicherlich findet sich in der Weinhandlung eines alkoholfreien Weinhändlers ein großes Sortiment an alkoholfreien Wein, sollte man meinen. Wenn Sie mich nach alkoholfreien Weinen fragen, kann ich Ihnen sagen, im Moment haben wir keine alkoholfreien Weine. Wir haben auch keine entalkoholisierten Weine, sondern wir haben gute Alternativen zu Wein und Sekt. Und die sind eben nicht aus Trauben, sondern aus anderen Früchten. Und die werden in Skandinavien überwiegend hergestellt, weil da die Fermentation, auch nicht alkoholische Fermentation, Tradition hat. Ja, wir sind dann zu Muri gekommen. Die machen auf Basis von Kombucha und Kefir eigentlich die besten Sachen. Richtiger Premium-Erzeuger, da die nie Alkohol hatten, mussten die auch nicht entalkoholisiert werden. Insofern ein ganz eigenständiges Produkt. Und das Entalkoholisierte ist immer eine Kopie, wo was fehlt. Weil man ja das alkoholische Original immer im Gedächtnis hat. Die großen Sekthäuser machen das, aber das gehört nicht in so einen Premium-Fachhandel wie Vinikultur, sondern das steht dann im Supermarktregal, die ganz großen Namen, und schmeckt auch dementsprechend käme für uns nie in Frage. Alkoholfreie Weinalternativen, von denen Holger Schwarz spricht, werden aus verschiedenen Säften, Früchten und Kräutern vergoren. Dabei entsteht so gut wie kein Alkohol. Der Hersteller hat über 100 Versuche, ähnlich wie ein Koch, unternommen und auch wieder verworfen, bis das Produkt seinen Ansprüchen entsprochen hat. Aber ist das dann überhaupt noch Wein? Nein, das ist überhaupt kein Wein und wir sind und bleiben ein Weinhandel. Deswegen arbeiten wir mit Begriffen wie Alternative, Sektalternative, Weinalternative, weil es eben kein entalkoholisiertes Produkt ist. Und wir haben ja als Weinhändler Kunden, die Wein sehen wollen und deswegen nehmen wir die Vergleichbarkeit zu Wein und Sekt auch in der Flasche, im Etikett, auch in der Farbe des Produktes und suchen da die Alternative an diejenigen zu bringen im Weinhandel, die zwar Wein mögen, aber im Moment oder für längere Zeit auf Alkohol verzichten möchten. Die Sommeliers, die ja im Weinhandel als Verkäufer auch angestellt sind, haben eine Weinsprache, sodass dann der Kunde, der im Weinhandel dieses alkoholfreie Produkt kauft, auch besonders viel mitbekommt, viel Geschmackseindrücke, viel Wissen und auch ein hochwertiges Produkt. Der Weinhändler Joachim Christ baut am Fuße der Pyrenäen selbst Wein an. Alkoholfreie Weine gab es immer schon. Nur jetzt mit dem Trend gesundheitsbewusster Leben, weniger Alkohol, Alkohol zu verteufeln, da gibt es auch entalkoholisierte Weine. Man stellt sich darauf ein, die Anzahl wird immer größer. Ich glaube, dass das im 1%-Bereich und weniger immer noch ist. Aber natürlich gibt es auch da Winzer, die sich darum kümmern, dass diese Weine, auch wenn sie entalkoholisiert sind, trotzdem sehr fein schmecken. Ich bin immer der Meinung, wenn ich keinen Alkohol trinken will, was ich sehr häufig tue, dann trinke ich Wasser oder gute Säfte. Und heute hat die Gastronomie wunderbar darauf reagiert. Es gibt fast kein einziges mir bekanntes Top-Restaurant mehr, das nicht eine alkoholfreie Bekleidung hat, die aus Säften, Vergorenem, aus Tees, aus selbstgemachtem besteht. Und die sind super spannend, sind super bekömmlich und haben eben keinen Alkohol. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist der Alkoholkonsum junger Menschen deutlich gesunken. Noch nie haben sie seit Messbeginn weniger Alkohol getrunken. Aber was darf sich eigentlich alkoholfrei nennen? Wir orientieren uns am Bier und bei Bier gilt, bis 0,5% spricht man von alkoholfrei. Und es steht ja auch immer genau drauf, 0,0 oder eben 0,5. Und so kann dann jeder selbst entscheiden, ob er das bisschen an Alkohol eben verträgt oder eben nicht möchte. In Deutschland kann man bis 0,5 die Getränke als alkoholfrei bezeichnen. Bei uns gibt es sowohl diese 0,0 Produkte als auch die bis 0,5. Das kriegen wir dann ziemlich leicht raus im Gespräch mit den Kundinnen und Kunden und können darauf eingehen. Für den arabischen Raum, auch da gibt es Anfragen, muss es allerdings 0,0 sein. Das Bild des Paradieses, das den Gottesfürchtigen verheißen ward, in ihm sind Bäche von Wasser, das nicht verdirbt. Und Bäche von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert. Und Bäche von Wein, köstlich den Trinkenden. Und Bäche von geklärtem Honig. Und sie haben in ihnen allerlei Früchte und Verzeihung von ihrem Herrn. Sind sie gleich dem, der ewig im Feuer verweilen muss und denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihnen die Eingeweide zerreißt? Verheißen wird also leckerer Wein für die Gottesfürchtigen und kochendes Wasser für die Verdammten. So steht es in der Sure 47,15 im Koran geschrieben. Wir wissen, dass in den Landschaften, in denen dann die Muslime ihre Kultur verpflanzen, dass in diesen Landschaften jahrhundertelang der Wein eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. In der Heiligen Schrift, im Koran, wird der Wein auch mehrfach angesprochen, allerdings auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Es gibt die berühmte Sure 16,67, die lautet: Und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Weinstöcke, woraus ihr euch ein Rauschgetränk macht und einen schönen Lebensunterhalt. Das bedeutet aber mit anderen Worten, dass Weinkonsum in der frühen islamischen Kultur etwas ziemlich Selbstverständliches war. Es gibt andere Suren im Koran, die den Wein sozusagen auch in seinen negativen Eigenschaften kennzeichnen. So wie Noah eben betrunken wurde, so werden eben auch diejenigen beklagt, die betrunken etwa zu Gottesdiensten gehen. Und das soll natürlich nicht sein. Wir wissen aber des Weiteren, dass im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus eben der Weinkonsum auch an muslimischen Fürstenhöfen absolut der Normalfall war. Diese unterschiedlichen Einschätzungen auch im Koran haben dazu geführt, dass im Lauf der Jahrhunderte, vor allen Dingen dann im 19. und 20. Jahrhundert, sich strenge Interpretationen ganz bestimmter Stellen eben durchgesetzt haben und heute in Teilen, in großen Teilen der muslimischen Welt eben ein Weinverbot und durchaus auch ein Alkoholverbot gilt. Das stimmt allerdings nicht überein mit dem, was an reicher Kultur die muslimische, islamische Kultur uns in der Geschichte darzubieten hat. Als Johann Wolfgang von Goethe die Gedichtsammlung Divan des persischen Dichters Mohammed Schemseddin Hafiz las, war er tief beeindruckt und inspiriert. So entstand 1819 sein Westöstlicher Divan, seine umfangreichste Gedichtsammlung. Hafiz, der noch heute im Iran so verehrt wird, wie Goethe im deutschsprachigen Raum, war, wie auch Goethe, ein großer Freund des Weins. Der Dichter Cyrus Atabai hat dieses Gedicht von Hafiz ins Deutsche übersetzt. Sagi, schenk ein den Wein und lass den Becher kreisen. Am Anfang schien die Liebe leicht, die dann zum Rätsel ward. Wann bringt der Wind den Moschushauch von deinem Haar? Von deinen Locken wurden alle Herzen wund. Wie fänd ich Frieden doch in deinem Haus? Da ruft die Karawanenglocke schon zum Weiterzug. Färb den Gebetsteppich mit Wein, wie es der Weise sagt, dann wirst du, Pilger, auch vom Sinn des Weges dein Teil erfahren. Dass man an der Liebe erkrankt, ist ein altes Motiv, wie auch die Idee, diese Krankheit mit Wein zu behandeln. Aber auch andere Krankheiten wurden mit Wein behandelt. Wein und Gesundheit, das ist ein Thema von der Antike ab, die ganzen folgenden Jahrhunderte hindurch. Von Hippokrates stammt eben der bis heute eigentlich kluge Satz, dass das erste Glas Wein der Gesundheit dient, das zweite Glas der frohen Stimmung, der Heiterkeit und das dritte Glas eben dem Einschlafen und jedes weitere Glas sei von Verderbnis. Es hat dann beispielsweise im Mittelalter eine große Rolle gespielt, solche Weinsorten wie Salbeiwein, Azinweine, also Weine, die mit Kräutern versetzt wurden, angereichert wurden, von denen wir auch heute aus medizinischer Sicht wissen, dass sie durchaus förderliche, gesundheitsförderliche Konsequenzen haben. Das sind Dinge, die dann auch eingesetzt worden sind. Wir wissen beispielsweise auch, dass schwangere Frauen durchaus während der Schwangerschaft Wein getrunken haben. Das wird von den damaligen Ärzten auch diskutiert, was da möglich und was eher gesundheitsschädlich ist. Man hat damals nicht das medizinische Wissen von heute gehabt. Heute wird man manches sicher nicht mehr so machen wie damals. Aber gewisse Grundkenntnisse der gesundheitsfördernden Kraft eines maßvollen Weinkonsums war den Menschen bewusst und haben sie auch zur Anwendung gebracht. Dr. Alexander Stoll ist Chefarzt der Vivantes Entwöhnungstherapie in der Hartmut-Splitter-Fachklinik Berlin. Die gesundheitlichen Risiken von Alkohol sind ganz klar bekannt und benannt. Ich zitiere mal die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die ganz klar sagt, einen risikofreien Umgang gibt es nicht. Wenn überhaupt, dann gibt es einen risikoarmen Umgang und der ist so definiert, dass man über die Woche Alkohol trinken kann, 1 bis 2 alkoholische Getränke pro Tag. Insgesamt sollte aber noch an 2 Tagen kein Alkoholkonsum stattfinden. Die von der WHO empfohlene Alkoholmenge pro Tag sollte bei Männern nicht höher liegen als 24 Gramm Alkohol pro Tag und bei Frauen 12 bis 16 Gramm. Bezogen auf den Wein wären das für Männer etwa 2 Gläser Wein und bei Frauen 1 Glas Wein pro Tag. Aus einer aktuellen Analyse von mehr als 100 Studien aus 40 Jahren, die Forschenden des Canadian Institute for Substance Use Research erstellt haben, geht jedoch hervor, dass auch moderater Konsum von Alkohol der Gesundheit schadet. Ein regelmäßiger Konsum oder gar täglicher Konsum, wie zum Beispiel das klassische Feierabendbier oder auch das Glas Wein am Abend, um runterzukommen, um abzuschalten von dem Alltagsstress, das ist für viele bekannt. Aber es ist ganz klar mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Nicht zuletzt, weil man sich irgendwie über das Leben daran gewöhnt. Der Körper gewöhnt sich dran, die Rezeptoren im Gehirn gewöhnen sich ebenfalls dran. Und dann kommt es zu diesem Phänomen, das ist ganz entscheidend, dass es dann doch zu einer Dosissteigerung kommt. Das konnte man im Mittelalter natürlich noch nicht wissen. Die Benediktinernonne Hildegard von Bingen verband im 12. Jahrhundert das Mysterium von Blut und Wein mit der Gesundheit. Der Wein ist das Blut der Erde und ist in der Erde wie das Blut im Menschen. Hildegard von Bingen interessierte sich für die heilende Wirkung der Kräuter und brachte sie mit Wein zusammen. Wer im Herzen oder in der Milz oder in der Seite Schmerzen leidet, der koche Petersilie in Wein unter Zugabe von etwas Weinessig und reichlich Honig und seihe durch ein Tuch ab. Den so zubereiteten Herzwein trinke er oft und es heilt ihn. Es gab die unterschiedlichsten Weine, die zur Heilung von Krankheiten eingesetzt wurden. Wie ein schweißtreibender und mit Honig gewürzter Glühwein, der Kneilwein genannt wurde, weil er mit Kanel, also mit Zimt, zubereitet wurde. Es gab den mit Alant und Wermut vermischten Bitterwein, der bei Verdauungsstörungen verabreicht wurde. Womit wir bei den Weinzusatzstoffen wären. Ja, im späten Mittelalter, also im 14., 15. Jahrhundert, ist eine enorme Konkurrenz unter den europäischen Weinsorten bereits festzustellen. Das führt dazu, dass die Zahl der Sorten wächst, dass die Bemühungen um möglichst qualitative Weine deutlich zunimmt. Man fängt auch an, sozusagen in den Kellern zu experimentieren, wie man besonders nachgefragte Qualitäten erzeugen kann. Das führt dann unter dem Strich 1498 auf dem Freiburger Reichstag zu dem, was ich salopp formuliert bezeichnen möchte als das erste deutsche Lebensmittelgesetz, das nichts anderes als ein Weingesetz war. Und in diesem Gesetz ging es zunächst einmal darum, dass vorgeschrieben wurde, Weine so zu produzieren, wie sie, das war die damalige religiöse Begründung, Gott hat auf den Reben wachsen lassen. Also die Idealvorstellung war, möglichst reine Weine zu erzeugen. Man hat dann ganz pragmatisch einige Ausnahmen gemacht. Die wichtigste Ausnahme war der Zusatz von Schwefel. Erst seit diesem Zeitpunkt kann man überhaupt davon ausgehen, dass Weißweine überhaupt länger konservierbar waren. Der Schwefel hat zudem dazu geführt, dass man nun eine größere Sortenvielfalt erzeugen konnte, die Bouquets eben unterschiedlich entwickeln konnte. Er hat destillierend gewirkt, er hat Keime abgetötet. Also fast eine Kellerrevolution, die damals eingeleitet wurde. Das hat lange gedauert, bis sich dieses durchgesetzt hat. Noch ein Martin Luther hat geschwefelte Weine entschieden abgelehnt. Aber tatsächlich wird mit diesem Lebensmittelgesetz ein Geschmackswandel eingeleitet. Man hat bis dahin eher junge, frische Weine bevorzugt. Und das führt nun dazu, dass in den folgenden Jahrhunderten alte, abgelagerte, zum Teil 10, 12, 16, 18 Jahre alte Weine begehrt und konsumiert wurden. Schon seit der Zeit des antiken Rom wurden Zusatzstoffe genutzt, um den Wein unter anderem schmackhafter zu machen. Einer dieser Stoffe war Bleizucker, der aus Essigsäure und dem giftigen Metall Blei besteht und in Form kleiner Kristalle dem Wein zugesetzt wurde, um ihn zu süßen und somit aufzuwerten. Die Römer wussten nicht um die schädliche Wirkung von Blei auf den Organismus. Je öfter sie von diesem Wein tranken, je gravierender waren die Folgen. In Form von krankhaften Veränderungen des Gehirns und daraus resultierenden Wesensveränderungen und Unfruchtbarkeit. In den Knochen der antiken Römer sind hohe Bleikonzentrationen nachgewiesen worden. Eine von Historikern aufgestellte These besagt, dass der hohe Konsum von bleihaltigem Wein den Untergang des Römischen Reiches befördert hat. Der Dichter Gotthold Ephraim Lessing tritt in seinem Gedicht Der Tod demselbigen direkt gegenüber. Mit einem Glas Wein in der Hand. Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben? Gestern bei dem Saft der Trauben, bildet euch mein Schrecken ein, kam der Tod zu mir herein. Drohend schwang er seine Hippe, drohend sprach das Furchtgerippe. Fort, du teurer Bacchusknecht, fort, du hast genug gezicht. Lieber Tod, sprach ich mit Tränen, solltest du nach mir dich sehnen? Sieh, da steht Wein für dich, lieber Tod, verschone mich. Lächelnd greift er nach dem Glase, lächelnd macht er's auf der Base, auf der Pest Gesundheit leer. Lächelnd setzt er's wieder her. Fröhlich glaub ich mich befreiet, als er schnell sein Drohn erneuert. Narre, für dein Gläschen Wein, denkst du, spricht er, los zu sein. Tod, bat ich möcht auf Erden gern ein Mediziner werden, lass mich. Ich verspreche dir meine Kranken halb dafür. Gut, wenn das ist, magst du leben, ruft er, nur sei mir ergeben. Lebe, bis du satt geküsst und des Trinkens müde bist. Oh, wie schön klingt dies den Ohren. Tod, du hast mich neu geboren. Dieses Glas voll Rebensaft, Tod auf gute Brüderschaft. Ewig muss ich also leben, ewig, denn beim Gott der Reben, ewig soll mich Lieb und Wein, ewig Wein und Lieb erfreuen. Also Sommeliers gibt es schon sehr lang, wurden früher, glaube ich, Mundschenk genannt und waren eigentlich in Königshäusern oder Kaisershäusern oder wo auch immer dafür zuständig für die komplette Genussberatung. Nicht nur Genussberatung, auch Lebensmittelberatung und der Nicht-Todesberatung quasi, weil früher wurden ja Zare oder andere herrschende Menschen vergiftet und der Mundschenk war auch dazu da, um das vorzuprobieren, ob das in Ordnung ist oder nicht in Ordnung und das war durchaus auch ein gefährlicherer Job als heute. Der Österreicher Willi Schlögel ist vielfach ausgezeichneter Sommelier und Inhaber der Weinbar Freundschaft in Berlin. Heute gibt es Sommeliers überall, es gibt auch wahnsinnig viel Lobby-Sommeliers, wie ich die immer nenne, zum Beispiel Fleisch-Sommeliers, Tee- und Kaffee-Sommeliers und lauter so Blödsinn, das gibt es eigentlich nicht aus der Historie. Ursprünglich waren Sommeliers und sind auch heute noch für alles da, also für die sämtliche Genussberatung, seien es jetzt Zigarren, Kaffee, Tee, Getränke, Speisen, ein Sommelier ist für alles da. Das ist ein Überbegriff über alles, was heute von der Lobby irgendwie genutzt wird, um wieder Geld zu verdienen. Sommelier oder Sommelier weiblich ist also ein Posten innerhalb der Restaurantbrigade. Der ist auf jeden Fall zuständig für das Pairing, also die Zusammenstellung von Speise und Getränk, also häufig Wein, aber kann auch Bier, Tee, Spirituose sein. Das ist die Hauptaufgabe, diese Zusammenstellung in Absprache mit dem Koch, das heißt, er wird auch sehr genau dann die Rezeptur durchgehen, die Speise verkosten und versuchen, den möglichst passenden oder auch mal einen ganz gegensätzlichen Wein, so als Provokation, dazu zu koordinieren und dann in Abfolge zu bringen. Mit 4, 5, 6 Wein wird es dann eine sogenannte Weinreise, nennt man das in der Gastronomie. Um die besonders guten Weine zu präsentieren, finden beim Verband Deutscher Prädikatsweingüter, VDP, Weinverkostungen statt. Der Verein wurde 1910 gegründet und hat eine eigene Klassifikation für Weine. VDP Gutswein, VDP Ortswein, VDP Erste Lage und als Spitzenprodukt die VDP Große Lage. Eine Weinverkostung bei der VDP, also speziell die Präsentation der großen Gewächse, findet im Ende Sommer statt, weil im Herbst die großen Gewächse auf den Markt kommen. Und das findet in Fans so statt, dass jeder einen Tisch bekommt, der dort eingeladen ist. Da ist immer nur eine gewisse Anzahl an Menschen eingeladen, weil man kann ja nicht das expandieren in irgendeiner Größe. Und das ist auch hauptsächlich für Fachpublikum, das heißt Journalistinnen und Sommelieren oder Sommeliers. Und das funktioniert so, dass man am Tisch sitzt und es gibt dann insgesamt so, sagen wir mal, circa 300 Weine. Und die sind alle schon vorverkostet auf Flights. An einem Tag gibt es alles außer Riesling und an zwei Tagen kann man dann auch die Rieslinge verkosten. Riesling spielt ja mit Abstand die größte Rolle in Deutschland bei der GG-Probe oder bei der VDP-Probe. Und dann bestellt man sich einen Flight oder einzelne Weine und dann gibt's Menschen, sehr, sehr hilfsbereite und tolle Menschen, die dann mit so Sixpacks quasi durch die Gegend laufen, wo so sechs oder ein Flight drin ist. Das sind meistens zwischen 4 und 6 Flaschen. Daraus besteht ein Flight und die kommen dann zu dir, schenken dir diesen Flight ein und du kannst den Flight dann bewerten, aufschreiben und dir deine eigenen Notizen dazu machen. Also das ist für mich vor allem interessant, wie der Jahrgang schmeckt. Ich bin ja keiner, der danach drüber schreibt oder schreiben muss. Ich würde das gerne nicht gern machen. Das ist echt ein sehr, sehr harter Job, finde ich, Weinkritiker. Aber für mich ist das immer interessant, damit ich weiß, wie schmeckt der Jahrgang und was ist dann es wert zu kaufen oder was kann ich dann weiterempfehlen mit gutem Gewissen. Das klingt erstmal nach einem genüsslichen Zeitvertreib, ist aber harte Arbeit. Also an einem guten Tag kann es schon passieren, dass wir dreistellig werden, wenn ich gut drauf bin. Manchmal merkt man aber auch, dass der Gaumen dann eher müde ist. Dann sind es halt ein bisschen weniger, dann sind es so 70, 80, aber unter 70 sind es eigentlich nie. Die spuckt man dann natürlich. Wenn ich einen sehr guten Tag habe, verkoste ich so an die 100, 120, würde ich mal sagen. Viel mehr ist dann oft schwierig. Es würden mehr gehen, aber ich versuche dann auch meinen Gaumen wieder fit zu halten. Vor allem ist das auch zahnschmelztechnisch eine ziemlich harte Sache. Und an normalen Tagen sind so 70 bis 90 wahrscheinlich, die man verkostet. Weine werden vom VDP aber nicht nur verkostet, sondern auch versteigert. Wenn es bei diesen Versteigerungen um Rekordsummen geht, kommt man am Namen Egon Müller am Schwarzhofberg nicht vorbei. Das ist eine VDP-große Lage an der Saar, die vor allem durch ihren Riesling weltberühmt wurde. Bei der Versteigerung 2022 wurde die Riesling-Auslese von Egon Müller für 16.700 Euro ersteigert, pro Flasche. Eine Weinversteigerung, da gibt es jetzt ja verschiedene Möglichkeiten. Also einmal Versteigerungen bei Christie's oder so oder die traditionelle tolle VDP-Weinversteigerung, die es ja so nur in Deutschland gibt. Das sind nasse Versteigerungen, das ist eigentlich so das coole Sprichwort. Das ist der Unterschied zu bei Christie's, wo mal manchmal nur eine Magnum von irgendwas ganz Besonderem versteigert wird. Da muss man dann quasi die Katze im Sack nehmen. In Deutschland funktioniert das so, da sucht der Winzer zum Beispiel sein bestes Fass aus der und der Lage und deklariert das dann als Versteigerungswein. Dann gibt es ein gewisses Datum, an dem die Versteigerung stattfindet. Da sind dann so und so viele Leute eingeladen oder man kann sich dann ein Ticket lösen. Und dann wird dieser Wein, da gibt es dann auch Verkostmuster, eingeschenkt. Man kann den dann dort vor Ort verkosten und wenn einem der Wein besonders gut schmeckt, dann darf man da mitsteigern. Und da geht es dann nicht um eine Flasche, sondern um gewisse Lots, die der Winzer vorgibt. Da gibt es mal mehr, mal weniger. Aber das ist eine sehr, sehr lustige Veranstaltung. Wir durften, also die Freundschaft durfte in dem Jahr zum dritten Mal Außenposten sein, so einer Versteigerung. Da haben wir dann hier ein Live-TV aufgestellt. Da laden wir dann immer unsere lustigsten Stammgäste ein, das sind so an die 20. Da geht sich eine Flasche Suppe aus zum Verkosten und dann haben wir immer einen sehr schönen Sonntagnachmittag gemeinsam mit der VDP-Versteigerung und mit der ganzen Bagage. Dass guter Wein aber nicht nur etwas für elitäre Schichten ist, die teure Weine trinken, kann man an den wohlsortierten Weinbars ablesen, die es in vielen Städten gibt. Es stellt sich nur heraus, dass wir zum Beispiel hier in der Freundschaft in unserer Weinbar sehr viel Wert auf die Mitte legen und ganz bewusst versuchen, Weine anzubieten, die jetzt nicht überkandidelt teuer sind, aber auch teurer als irgendein Industrieplörnwein, nämlich um auch die normalen Winzer, die Winzerschaft, die Agrarmenschen, die Bauern auch zu fördern und auch diesen Mittelwert rausgeben und den Menschen auch ein bisschen beibringen, wie viel ist mein Wein oder wie viel ist der Geschmack des Weins tatsächlich wert. Weil diese überkandidelten Weine, die leben ja nur von Marketing. Man muss sich vorstellen, in einem tollen Jahr produziert Mouton Rothschild wahrscheinlich, was werden die machen, keine Ahnung, 200.000 Flaschen und 1,5 Millionen Menschen hätten gerne eine 12er-Kiste davon. Dann kann man natürlich Preise verlangen, die vollkommen absurd sind. Und das ist bei den meisten so. Am krassesten war das lange Zeit in Burgund, weil da gibt es ja wirklich nur so, also nicht nur so, aber da läuft halt jeder diversen Familienbetrieben nach, die auch wenig produzieren, aber weltweites Renommee genießen. Und das ist super, wenn man sich das leisten kann und wenn man sich den Keller dafür voll machen kann. Aber wo hört's auf? Geschmack, Preis, Leistung und so weiter. Also ich würde es mir wär wünschen, wenn sich die Leute mehr auf ihren Gaumen verlassen und dann sagen, okay, wow, der Spätburgunder von dem deutschen Produzenten ist jetzt gar nicht so viel schlechter als dieser Wein aus der Burgund mit den drei goldenen Buchstaben. Und ja, dann einfach einen normalen Preis dafür zahlen und sich genauso freuen und nicht nur immer diese Etikettensprache so wichtig wäre. Diese Perspektive auf den Weinmarkt deckt sich mit der neuen Generation von Winzern und Winzerinnen wie Caroline Diehl vom Schlossweingut Diehl. Wir sind eine total anti-elitäre Winzergeneration, weil wir das Produkt lieben, weil wir damit aufgewachsen sind, weil wir unsere Arbeit lieben. Wir stehen Tag ein, Tag aus in Arbeitsklamotten im Weinberg und bei uns im Betrieb und arbeiten immer nur daran, unser Produkt noch besser, noch authentischer und noch spannender zu machen. Unterstützt mit einem ganz, ganz tollen, dynamischen Team. Das macht einfach Spaß in der Arbeit und es nimmt hoffentlich auch so ein kleines bisschen die Hemmschwelle für Weintrinker hierher zu kommen und es auch mit uns zu erleben und mit uns am Tisch zu sitzen und unsere Weine schmecken und genießen und erleben zu dürfen. Caroline Diehl ist bereits dreimal als Winzerin des Jahres ausgezeichnet worden. Ihr Mann Sylvain und sie lernten sich bei einem Wine-Pairing kennen. Damals ging es um Wein und Schokolade. Mittlerweile zeichnet er für den kaufmännischen Bereich im Schlossgut und für die Kulinarik verantwortlich. Auf der Homepage des Weingutes findet man französische Rezepte, die perfekt zum Wein passen. Wine-Pairings sind ja immer eine ganz, ganz tolle Sache und lassen ein besonderes Essen erst zu einem richtigen Feuerwerk werden. Bei der Auswahl des richtigen Weines zu den unterschiedlichen Speisen kommt es zum einen auf die Vorlieben, auf die persönlichen Vorlieben an, aber zum anderen gibt es natürlich auch so ein paar Grundregeln. Zum Beispiel passen die Kabis besonders gut zur asiatischen Küche, zu schärferen Gerichten, wenn man ein bisschen mehr mit Ingwer und Chili oder Curry arbeitet. Die Schärfe wird dann einfach wunderbar balanciert und ausgeglichen von der leichten Restsüße. Zu einem roten Fleisch, zu einem dunklen Fleisch würde man tatsächlich eher einen Rotwein, einen kräftigeren Rotwein auch trinken. Die Burgundersorten, Weiß- und Grauburgunder, passen eigentlich sehr, sehr gut zu Vorspeisen, zu leichteren Fischgerichten. Trockene Rieslinge passen auch wunderbar zu Meeresfrüchten, zu Geflügelgerichten, aber auch zu Fischgängen. Die Geschichte des Weins ist vielfältig und einige Fragen sind noch offen. Warum statt Wein nun die Produktion von Seide an der Mosel begann? Welche Auswirkungen ein österreichischer Weinskandal bis heute hat? warum es ohne amerikanische Rebstöcke keinen Wein mehr in Europa gäbe und warum der Wein Karl Marx zum Kommunisten machte. An der Mosel gab es 1818 einen regelrechten Weinbau-Boom. Leider hielt sich dieser nicht lange. Der Kulturhistoriker Jens Baumeister lebt an der Mosel und hat verschiedene Bücher zur Geschichte des Weinbaus in der Region veröffentlicht. Die Weinbaukrise begann 1826, und zwar indem die Niederländer die Transitzölle erhöht haben. Es ging um den Transport von Weinen von der Mosel nach London. Die mussten automatisch durch die Niederlande transportiert werden. Und dieser Betrag wurde damals angehoben von 7,5 auf 25-30%. Damit brach der englische Markt in sich zusammen. Der nächste große Einschnitt war zwei Jahre später, 1828. Damals wurden Zollverträge geschlossen zwischen Preußen und den Nachbarstaaten, zu denen auch weinproduzierende Staaten gehörten, wie zum Beispiel die Pfalz oder Hessen. Das heißt, unsere Weine konnten auf dem Berliner Markt nicht mehr konkurrieren. Die Moselweine hatten auf dem Berliner Markt quasi eine Monopolstellung, weil es das größte Weinbaugebiet in Preußen war. Und das änderte sich mit den Zollverträgen mit den Nachbarstaaten. Plötzlich wurde also der Berliner Markt mit Weinen aus Hessen, aus der Pfalz, ja, überflutet, könnte man fast sagen. Das waren grundsätzlich Gebiete, in denen man preiswerter produzieren konnte. Wir haben an der Mosel das Problem, wenn man es so nennen will, mit den Steinlagen. Das heißt also, unsere Erzeugungskosten sind einfach viel höher als in der Pfalz. Hinzu kam der Transport, weil wenn ich schon mal in der Pfalz bin, dann bin ich am Rhein. Bei uns muss man erst sehr mühsam die Mosel runter mit den Schiffen. Es gab damals noch keine Dampfschiffe, es gab noch keinen vernünftigen Verkehrsweg und das war einfach extrem teuer. Das war das Hauptproblem und so war man urplötzlich Konkurrenz ausgesetzt und konnte dieser Konkurrenz nicht standhalten. Viele Winzer gingen aus wirtschaftlicher Not ins Ausland. Wer blieb, konnte seinen Wein nicht mehr verkaufen. Aber wohin mit dem ganzen Wein? Die Weinbauern gingen dazu über, ihn selbst zu trinken. Wein zu trinken waren sie aber gar nicht gewohnt. Damals tranken die Winzer meistens Wasser, Bier oder Apfelwein, also Getränke ohne oder mit weit weniger Alkohol. Die Winzerfamilien stellten zu dieser Zeit fest, dass der Alkohol auch gut gegen den grassierenden Hunger half. Das hatte fatale Folgen. Es wird berichtet, dass schon am Morgen betrunkene Frauen und Kinder auf den Straßen lagen. Das Problem bei der Weinbaukrise war, dass man natürlich mit Wein selbst, was bei uns quasi die einzige Industrie war, kein Geld mehr verdienen konnte. Also mussten die Winzer sich was anderes überlegen. Und da gab es zum einen mal die althergebrachten Dinge, das waren Lohholzschläge. Man hat also Gerberlohe produziert. Es gab in unserer Region extrem viele Gerbereien. Und dann ist man auf sehr exotische Ideen gekommen. Man hat zum Beispiel Maulbeerbäume gepflanzt, um die Seidenindustrie zu starten. Also erstmal hat man Rohseide produziert, die weitergeliefert wurde Richtung Krefeld, Elberfeld. Später hat man sogar selbst die Weiterproduktion vorgenommen an der Mosel. Man hat im Regierungsbezirk Trier ungefähr 30.000 Maulbeerbäume gepflanzt. Das war so eine ganze Menge. Unseres Tales schönste Zier ist die Rebe nun nicht mehr. Und die Mosler, eine Bürde, grünt sie arm und trostungsleer. Ja, man spricht mit diesen Worten Rat und Trost dem Moselmann. Pflanzt den Maulbeerbaum an Orten, wo den Weinmann sonst gewann. So ging das Maulbeerbaumlied. In Trier und Kröf entstanden Seidenwebereien. Nachdem die Weinbaukrise überstanden war, wurde die Idee mit der Seidenproduktion wieder aufgegeben. Bis heute sind aber in der Moselgegend noch vereinzelt Maulbeerbäume zu finden. Die Weinbaukrise hatte auf das Leben und die Besitzverhältnisse vieler Menschen nachhaltigen Einfluss. Während der Französischen Revolution sind natürlich die Weinbergsflächen der Klöster, aber auch des Adels teilweise, beschlagnahmt worden, zum Nationaleigentum erklärt worden, wurden dann öffentlich versteigert in den Hauptstädten der Departements, auch in Trier. Und so haben sich dann erstmal sehr reiche Leute eingekauft. Das heißt also Spekulanten, könnte man sagen. Dann gibt es eine zweite Phase, wo dann diese Weinberge weiter veräußert werden. Sie werden also zersplittert und werden dann kleinteilig weiter versteigert, unter anderem an Trierer Juristen, Beamte, Bankiers, Kaufleute, Ärzte. Unter anderem gab es eine Parzelle in Mertesdorf an der Ruwer, die wurde verkauft an die Familie Marx. Ja, diese Familie Marx hatte viele Kinder. Der bekannteste ist Karl Marx, der Philosoph und spätere Revoluzzer, der in Trier geboren und aufgewachsen ist. Und der ist natürlich quasi mit Wein großgezogen worden. Das heißt, hat sicherlich von Jugendtagen an Wein getrunken und hat sogar später in der Abiturklausur über den Weinbau geschrieben, und zwar über eine Religionsklausur, über das Gleichnis vom Weinstock. Karl Marx hat in seinem Frühwerk Kritik der politischen Ökonomie im Vorwort seinen Werdegang beschrieben und welche Einflüsse ihn zu diesem Thema gebracht haben. Jens Baumeister hat dazu ein Buch veröffentlicht, wie der Wein Karl Marx zum Kommunisten machte. Also Marx hat Jura und Philosophie studiert, wurde in Philosophie promoviert. Das war damals so ein bisschen ein Sammelbecken für alle möglichen Wissenschaften. Nur die eigentliche, das was wir heute Volkswirtschaftslehre nennen würden, das gab es damals noch gar nicht in Deutschland. Ja, das war ein Studienzweig, den es nicht gab. Und Marx hat sich nebenbei mit einigen Dingen in dieser Richtung so ganz am Rande beschäftigt. Als Chefredakteur der Rheinischen Zeitung war er jetzt gezwungen, sich reinzuarbeiten in die Materie des Moselweinbaus. Was ist da schiefgelaufen? Warum gibt es diese Krise? Was ist der Auslöser? Ja, und im Rahmen dieser Geschichte hat er sich erstmals mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt. Eine Folge der Artikel war dann allerdings, dass die Zeitung verboten wurde. Marx war also erstmal arbeitslos, ging dann nach Paris, um dort eine neue Zeitung zu gründen. Und in Paris hat er dann angefangen, diese Materie, mit der er in Köln begonnen hatte, zu vertiefen, indem er die Werke der Nationalökonomen, sagte man damals noch, nicht Volkswirtschaftler, Nationalökonomen gelesen hat, französische, englische Nationalökonomen. Und das ist der Beginn von dem Ganzen. Also diese Auseinandersetzung mit der Not der Moselwinzer ist der erste Domino, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. What do you do when the people go home? And what do you do when the show is all done? I know what I'll do in the alone of my time. What will I do with the leftover wine? Während dieser Krise verkleinerte sich die Weinbaufläche an der Mosel. Preußens Bevölkerung aber wuchs und somit der Bedarf an Wein. Die Preise stiegen wieder. Doch Krisen anderer Art bedrohten den Weinbau. Zuerst tauchte eine aus Amerika eingeschleppte neue Rebkrankheit auf, der echte Mehltau, den man aber mit Schwefel als Fungizid später in den Griff bekam. Der Reblaus aber, die ebenfalls aus Nordamerika eingeschleppt wurde, hatte man erst einmal nichts Wirkungsvolles entgegenzusetzen. Sie drohte, den gesamten europäischen Weinbau zu zerstören. Die Reblaus wurde eingeschleppt aus Amerika. Dort hat sie im Prinzip keine natürlichen Feinde, wenn man so will. Manfred Stoll leitet das Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau an der Hochschule Geisenheim. Hier in Europa waren die vorhandenen Reben sehr anfällig. Das heißt, der Befall durch die Reblaus führt dazu, dass weder Wasser noch Nährstoffe mehr aufgenommen werden können und die Rebe dann dadurch abstirbt. Das hatte zur Folge, dass das zuvor sehr große deutsche Weinanbaugebiet, nehmen Sie als Beispiel Franken, hatte über 60.000 Hektar. Heutzutage reden wir von knapp 6.000 Hektar auf der fränkischen Rebfläche, dass fast die gesamte Reblandschaft zerstört wurde. Man musste sehr schnell eine Lösung finden. Und das hat man geschafft, indem man nicht nur die Reblaus schon hier in Europa hatte, sondern dann auch amerikanische Wildrebenformen hierher nach Deutschland brachte. Und durch eine Pfropfung, eine Veredelung, war es dann möglich, diesen Generationszyklus der Reblaus zu unterbrechen und auf eine resistente Unterlagsrebsorte, das heißt die Wurzelstange, die im Boden ist, ist der amerikanische Elternteil und darauf aufgepfropft, veredelt die europäische Rebe, die letztendlich den Weingeschmack prägt. Dadurch konnte man sehr effizient die Reblaus im Prinzip bekämpfen, ohne Pflanzenschutz, ohne weitere Maßnahmen und den Weinbau entsprechend erhalten. Ich muss im früheren Leben eine Reblaus gewesen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß. Noch einem Wein. Drum tu den Wein ich auch nicht trinken, sondern besten. Ich mag den Roten grad so gern, als wir den Weißen. Um Önologe zu werden, gibt es verschiedene Wege. Entweder über eine handwerkliche Ausbildung zum Winzer, die bis zur Meisterprüfung führen kann, oder man entscheidet sich für ein Bachelorstudium mit anschließendem Masterstudiengang in Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft, wie an der Hochschule in Geisenheim. Hierbei braucht es Grundkenntnisse in Physik, Chemie und natürlich Biologie. Das lernt man im ersten und zweiten Semester. Danach geht es in die Praxis. Der Hörsaal für uns hier in Geisenheim ist nicht nur der überdachte, klimatisierte Raum, sondern vielfach auch der Weinberg selbst oder der Weinkeller. Dort finden Studierendenprojekte statt, wo wir mit den Studierenden dann beispielsweise vom Rebschnitt bis zur Weinlese Flächen bewirtschaften, wo wir die ganze Technik letztendlich im Weinberg zeigen, die derzeit verfügbar ist, wo wir die Studierenden mit in den Weinkeller nehmen, die gesamte Weinbereitung dann praktisch auch durchgehen, beziehungsweise die fertigen Weine dann auch abfüllen und innerhalb von Projektarbeiten letztendlich von den Studierenden vorstellen lassen. An dieser Hochschule wird aber nicht nur gelehrt, sondern auch geforscht. Wie kann man Weinbau mit aktueller Technik verbinden? Die Agri-Photovoltaikanlage soll unter anderem darüber Aufschluss geben. Oben wird Solarstrom produziert und unten wächst der Wein. Über den Weinstöcken sind semitransparente Voltaikmodule aufgestellt, die genug Licht für die Pflanze durchlassen, sie aber gleichzeitig vor Sonnenbrand schützen. Der Strom wird in das Hochschulnetz eingespeist oder geht in Batterien, um damit die Bodenbewirtschaftung durch Maschinen zu betreiben. Durch diesen Strom werden auch Heizdrähte nahe den Reben erwärmt, damit es nicht bei plötzlichem Frost zu Erfrierungen der Trauben kommt. Für uns ist das Ganze ein sogenanntes Reallabor, also eine Forschungsplattform, wo wir sehr viele Disziplinen letztendlich vereinigen können, die sich mit dem Thema beschäftigen. Natürlich ist es noch nicht draußen so weit verbreitet, dass es über jedem Weinberg letztendlich auch verwendet wird. Die Anlage, die wir aufgebaut haben, hat einen weiteren Gimmick letztendlich dabei, Die Module, die über der Rebzeile sind, die sind auch beweglich. Das heißt, die können entweder mit dem Sonnenstand folgend sich immer ideal ausrichten oder, und das ist natürlich unser Ziel, sie werden so gesteuert, dass es für den Rebbestand eben am günstigsten ist. Das heißt, dass man, falls es wirklich mal zu warm unter den Modulen oder in der Zeile sein sollte, dass man quasi stoßlüften könnte und auf die Art und Weise die Temperatur wieder anpasst oder gerade was die Niederschlagsverteilung innerhalb der Fläche betrifft, dass man hierfür auch die Module entsprechend einstellen kann. The days of wine and roses, laugh and run away, like a child at play through the meadowland. Toward a closing door, a door marked nevermore, that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the gold that introduced me to the days of wine and roses and you. Wie der Weg in den Weinbau als Quereinsteigerin ohne Studium verlaufen kann, davon erzählt Katharina Wechsler. Auch wenn der familiäre Hintergrund ihr das Leben als Winzerin eigentlich in den Schoß gelegt hat. Ja, ich bin Winzerstochter, aufgewachsen auf einem Betrieb. Wir hatten auch Landwirtschaft noch nebenbei, also Weinbau und Landwirtschaft. Und ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, dass ich diesen Betrieb mal übernehme und habe die Arbeit eigentlich immer, ja, hat mir nicht gefallen, war nicht gerne draußen und habe eigentlich immer erlebt, dass meine Eltern sehr viel arbeiten mussten. Und nach der Schule bin ich weggegangen und habe angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren und habe dann nach dem Studium in Berlin 3 Jahre gelebt und in einer Fernsehredaktion gearbeitet, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass doch das Zuhause und der Betrieb und das Weingut doch irgendwie eine Bedeutung für mich haben und habe dann entschieden, Berlin zu verlassen und nochmal irgendwie in Westhofen beruflich neu anzufangen. Ich habe mich dann entschieden, dass ich kein Studium mehr mache. Man kann ja Weinbau studieren in Geisenheim und ich hatte aber schon ein abgeschlossenes Studium und wollte nicht zu lange warten und habe mich dafür für eine ja eher praxisorientierte Schule, Weinbauschule entschieden und bin dann da 2 Jahre zur Schule gegangen, habe meinen Wirtschafter für Weinbau gemacht und nebenbei in ja Ausbildungsbetrieben gearbeitet. Der Tag der Übergabe schien allerdings nicht sehr glücklich gewählt und hätte sogar als schlechtes Omen angesehen werden können. Also ich habe ziemlich lange warten müssen, bis ich den Betrieb tatsächlich übernehmen durfte und erinnere mich an diesen schicksalhaften Tag aus mehreren Gründen. Wir waren mittags beim Notar und es war ja ein sehr, sehr wichtiger, großer emotionaler Moment für mich, als ich tatsächlich dann diesen Betrieb übertragen bekommen habe und sind rausgekommen und wollten irgendwie drauf anstoßen und haben gemerkt, wie der Himmel sich zusammenzieht und gelb wurde und es dann ein paar Minuten später aus allen Wolken hagelte. Es war Ende August. Dementsprechend standen wir kurz vor der Ernte und die Trauben waren teilweise schon weich. Und es hat ja die Hälfte des Ertrags einfach mal weggehagelt. Da denkt man erstmal so, Gott, was will mir das Schicksal jetzt gerade zeigen? Und ich sehe es aber heute eher als was, ja, eher Reinigendes. Es war so ein Neustart und hat ganz viel, ja, auch mitgenommen, Vergangenes mitgenommen. 2 Wochen später haben wir Trauben gelesen und der Wein war gut. Man hat das Beste rausgeholt. Man hat zwar die Hälfte irgendwie verloren oder auf den Boden geschnitten, rausgelesen mit penibelster Handarbeit. Aber der Wein war am Ende gut, toll, also persönlich, ja. Als Katharina Wechsler den Betrieb ihrer Eltern übernahm, war das noch ein Fassweinbetrieb. Das heißt, ihre Eltern haben zwar die eigenen Weinberge bewirtschaftet, die Trauben geerntet, den Most oder den Fasswein aber verkauft. Dann kamen die Tanklaster, haben die Fässer abgeholt und man wusste nicht, wo der Wein am Ende landet. Als ich mich entschieden habe, dass ich Winzerin, also doch Winzerin werden möchte und den Betrieb übernehmen, war für mich ganz klar, ich möchte weg von diesem anonymen Fassweinproduzenten-Dasein, sondern ich möchte ja mich ein Stück selber auch verwirklichen und auch Wein anbauen, der auch so schmeckt, wie ich mir das vorstelle und auch Qualität dahinter steckt und auch zeigt, wo er gewachsen ist, also Herkunft zeigt und ja, einfach das ganze Potenzial, auch dass wir in Westhofen haben und mit den Böden eben das auch einfach ausdrückt. Und da war für mich ganz klar, eigentlich eine Rückbesinnung wieder auf Handarbeiten, weg von Maschinen, viel mehr Handarbeiten, qualitätsorientierte Handarbeiten im Weinberg, Ertrag reduzieren. Früher war es ja, mehr ist mehr, ne? Fasswein, mehr Produktion, kann man mehr Wein verkaufen. Und da ging es dann jetzt erstmal auch Erträge reduzieren, Handarbeiten, zurück zur Handlese. Ja, erstmal irgendwie schauen, dass man den Weinberg kennenlernt und den auch wieder so rausarbeitet. Ein großes Thema beim Weinbau ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Was ist vor allem bei biologischem Wein erlaubt und was nicht? Unser Fassweinbetrieb war ein konventioneller Weinbaubetrieb. Ich habe dann angefangen, auf Bio umzustellen. Das bedeutet im Grunde, dass man nur bestimmte Pflanzenschutzmittel einsetzen darf, also die natürlich sind, wie zum Beispiel Schwefel und Kupfer und Backpulver. Und ein konventioneller Betrieb darf eben auch chemisch-synthetische Mittel für den Pflanzenschutz einsetzen. Viele Leute denken, Bio bedeutet immer, dass man nicht spritzt. Das ist aber leider nicht möglich, weil wenn man gar nicht spritzt, erntet man nichts, weil es gibt Pilzkrankheiten und die können die komplette Ernte ja zunichte machen, wenn man gar nichts macht. Deswegen Bio ist immer auch Pflanzenschutz, Spritzen, aber eben andere Mittel. Also als Biobetrieb arbeitet man hauptsächlich mit Kontaktmitteln. Das heißt, das sind Mittel, die wirken auf dem Blatt, auf der Traube, auf der Beere. Und konventionelle Weinbaubetriebe können chemisch-synthetische Mittel spritzen, die eben auch in die Pflanze eindringen und auch von innen wirken. Das heißt natürlich für uns Biobetriebe, wenn es regnet, wird der Schutzbelag im Grunde abgewaschen. Und deswegen ist es oftmals so, dass man eben häufiger sogar spritzen muss als Biobetrieb. Neben dem Biowein gibt es noch eine andere Art der schonenden Weinproduktion, die einen Schritt weiter geht und immer mehr Liebhaber findet. Naturwein ist meistens bio oder biodynamisch hergestellt und ist auf jeden Fall ein Low Intervention, also ein Wein mit wenig Eingriff, wenig Zusätze oder auch keine Zusätze, wenig oder kein Schwefel, wenig oder kein Konservierungsstoff, wenig oder keine Filtration, sehr oft auch etwas trüb. Also man sieht eigentlich schon dann an der Farbe des Weines sehr häufig, okay, das ist ein sogenannter Naturwein, wobei sich natürlich die Grenzen jährlich verschieben und auch der Begriff Naturwein ist heute nicht mehr der gleiche wie vor 2, 3, 4 Jahren. Das verändert sich und der normale Naturwein heute nähert sich auch dem guten, biodynamischen, in Anführungszeichen normalen Wein an. Also da gibt es auch eine Rückveränderung weg von diesem ganz wilden, provokanten und fast strengen, eine Eingliederung alter Weinwerte und auch das ist heute Naturwein. Aber was bleibt, ist die Rückbesinnung auf eine alte, auf eine natürliche Weinbereitung, die Arbeit auch mit Tieren, also zum Beispiel Pferden statt Traktoren, die Herstellung, das ist sehr aufwendig, mit Kompost. Es gibt ein richtiges Kompostmanagement und auf dem Kompost, der natürlich verwendet wird wie die Weinberge, wachsen zum Beispiel auch Kürbisse und mit dem Kürbis gibt es dann eine Kürbissuppe für die Mitarbeitenden im Weingut. Also man versucht da wieder ein ökologisches Gleichgewicht auch darstellbar zu machen und nicht nur diese Monokultur zu praktizieren. Manche sagen so eine leicht esoterische Richtung, weil auch Mondkalender zum Beispiel zum Einsatz kommen. Das ist so ein bisschen Ansichtssache und es wird natürlich, sobald solche unklaren Kommentare zu dieser Art von Wein und Weinbau kommen, sind natürlich auch sofort die Kritiker wieder am Plan, die das dann als nicht nachvollziehbar abwerten. Holger Schwarz hat sich mit seiner Weinhandlung als einer der ersten dem Naturwein verschrieben. Auch Katharina Wechsler produziert Naturweine, aber nur als eine Sparte in ihrem Sortiment. Für eine ihrer Spezialitäten nutzt sie eine ganz besondere Lage. Wir haben das große Glück, in unserer Familie eine Monopollage zu haben. Das bedeutet, dass es eine Einzellage ist, die quasi nur in unserer Familie bewirtschaftet wird. Die heißt Ben, hat einen schönen Namen, B-E-N-N. Es gibt quasi nur einen Ben-Wein von Wechsler. Es ist also unverwechselbar. Das hat man hauptsächlich in Frankreich, findet man das häufiger. Das ist was ganz Besonderes und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, auf den Ben. Auf dem Gut von Katharina Wechsler arbeitet relativ kontinuierlich ein Team von 6 Mitarbeitenden. Während der Weinlese wächst dieses Team auf 12 bis 14 Personen an. Das müssen nicht immer Winzer sein, sondern es können auch Leute sein, die sich dafür interessieren, wie Wein gemacht wird. Weinlese ist hier nicht nur, dass man einfach alle Trauben abschneidet, sondern es wird sehr selektiv geerntet. Wer das Bild vor Augen hat, dass die Trauben danach in großen Bottichen mit den Füßen gestampft werden, liegt beim Weingut Wechsler nicht ganz falsch. Ja, das gibt es wieder. Das machen wir tatsächlich. Wir treten Trauben mit den Füßen ein. Meistens ist es auch so, wie man sich das Klischeebild vorstellt. Es läuft Musik. Wir tanzen auf den Trauben. Meistens trinken wir ein Bier, weil es oft am Ende des Tages ist. Ja, das ist immer gute Stimmung. Und dann lassen wir die eingetretenen Trauben über Nacht stehen und dann kommen sie auf die Presse. Oder manchmal auch länger. Are you ready, J. Cole? Let's get it. Got no grapes on a vine in a vineyard. Just some dirt and an old John Deere. You can leave your long stem grass on the top shelf. We drink it straight out the bottle round here. It's that two-buck truck, pull it up, kind of drunk on the back porch getaway. Cranking up dust on the bottle of strawberry wine will get you spinning like a record plays. Don't need high-dollar stuff to get a little messed up if you ain't got Cali money. And this wine. Um einen Wein zu bewerten, muss man ihn probieren, mit der Nase und oder dem Gaumen. Bereits seit dem Mittelalter gibt es Weinverkostungen. Als eine besondere gilt die Judgment of Paris, die ein Engländer in Paris ins Leben gerufen hat. Willi Schlögel? Steven Spurrier, ein ganz, ganz toller Mann, mit dem ich tatsächlich mal zu seinen Lebzeiten auch eine Verkostung beiwohnen durfte oder einer Verkostung beiwohnen durfte. Also ich habe den kennengelernt, war schon ziemlich spät. Aber ja, das war ein ganz wichtiger Typ, der auch im hohen, fortgeschrittenen Alter immer noch sehr offen war für Weingeschmäcker und für andere Trends. Das muss man ihm tatsächlich sehr, sehr positiv anrechnen. Das war ein Weinhändler, ein Engländer, der auch der Meinung war, wie fast alle anderen, dass Frankreich die größten Weine hat natürlich. Und im Judgment of Paris 1976 hat Steven Spurrier gemeinsam mit anderen Händlern oder Distributeuren amerikanische Weine, großteils aus Napa, weil damals war Napa eben so das wichtigste Anbaugebiet in Kalifornien oder in den USA, verglichen mit französischen Weinen. Und dabei hat sich dann herausgestellt, er hat wirklich pressetechnisch und autorinnentechnisch alles eingeladen, was damals Rang und Namen hatte. Und das war eine große, große Blindprobe. Die fand in Frankreich statt, also auf europäischem Boden. Ja, die Cabernet Sauvignons und die Chardonnays aus Kalifornien haben damals gewonnen. Und das war ein Meilenstein, also für die ganze Region, für alles. Terroir Adiletten, der Wein-Podcast. Yeah. Also die Idee zu Terroir und Adiletten entstand natürlich, wo alle guten Ideen entstanden, in der Pandemie, weil uns allen langweilig war. Und irgendwie, glaube ich, war es auch naheliegend. Es gab bis dorthin keinen wirklich relevanten Podcast über Wein. Und es gibt aber sehr viele Leute, die Wein trinken, gerne über Wein reden und auch anderen Leuten beim Reden zuhören. Das passiert uns ja hier tagtäglich, dass uns Leute gerne zuhören bei einem Glas Wein. Und somit war das dann irgendwie sehr naheliegend, das zu starten. Und noch dazu war es auch naheliegend, das in diesem Gespann zu machen, weil es super ist für alle, die Schwellenangst zu besiegen, wenn da einer dabei sitzt, der von Wein vermeintlich keine Ahnung hat und einfach normale Fragen stellt und einen Erklärbär, der ich dann bin, der dann diese Fragen beantwortet. Und noch dazu ist es halt immer super mit spannenden Gästen aus der Weinwelt oder nicht nur aus der Weinwelt mittlerweile. Es gibt ja auch andere Leute, die wir einladen, die halt einfach gern Wein trinken, dann darüber zu reden. Und zu Beginn dachte ich ja, dass das nicht funktionieren wird, weil ich mir dachte, wer hört uns dazu, wenn wir uns da in 90 Minuten oder 2 Stunden betrinken und einfach Larifari über Wein reden, das wird keinen interessieren. Aber wir hatten dann innerhalb von kurzer Zeit tatsächlich sehr, sehr viele Zuhörer. Also im Moment sind es monatlich so an die 100.000 aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das ist schon wirklich toll. Dem erfolgreichen Podcast folgte ein Buch, aber auch eigene Weine. Also, wir haben mit Terroir Adiletten bis jetzt, ich glaube, 3 verschiedene Weine hergestellt. Einmal mit Caroline Diehl, einmal mit Johannes Hasselbach von Gunderloch und einmal mit Hannes Schuster aus dem Burgenland an Blaufränkisch. Die ersten beiden waren Riesling-Kabinett. Warum Riesling-Kabinett? Curlys Weinerweckung war im Grill Royal mit einem Riesling-Kabinett. Ich glaube, er war von Nick Weiss. Irgendwann wird er auch kommen. Es ist einfach ein herrliches Gesöff, um vor allem Menschen, die noch nie mit Wein in Berührung gekommen sind, sie auf die Weinseite zu holen, weil es eben schmeckt wie Limonade, wenn es gut ist. Es hat einen unglaublichen Trinkfluss, es hat eine tolle animierende Frucht, es hat Säure, die aber gepuffert wird wieder von der Süße und das ist so, ich nenne es immer Vibranz, oder das vibriert am Gaumen und das geht runter und es wird alles wird saftig, der Speichelfluss kommt und man will sich schon wieder den nächsten Schluck reinhauen. Also Kabinett ist einfach für wirklich für Sommertage, wenn es warm ist, oder für Anfänger ein herrliches Getränk. Blaufränkisch haben wir dann als Antithese produziert, weil ich ihn liebe, das aber genau nichts ist für Anfänger. In einem Blaufränkisch muss man sich reinverkosten, das dauert, der hat immer hohe Säure, ist immer komplett trocken, hat eine hohe Astringenz und Tannin und wir wollten halt unser Publikum ein bisschen testen, ob sie schon des nächsten Levels bereit sind und mit uns ziehen und es hat funktioniert. Nach dem Weinskandal in den 90er Jahren, bei dem Wein mit dem hochgiftigen Frostschutzmittel Glykol vermischt wurde, um ihn zu süßen, ist süßer Wein oder Wein mit Restsüße verpönt. Die Devise heißt nun, wenn Wein, dann nur noch trocken, trocken, trocken. So auch bei Katharina Wechsler. Bis auf eine kleine Ausnahme. Also wir machen, ich würde sagen, zu 95% trockene Weine. Feinherb ist wirklich so eine kleine Nische, dass wir wirklich ja nur für besondere Liebhaber eigentlich machen, weil der Fokus liegt bei uns auf den Trockenen. Ich verstehe aber, dass gerade das Prädikat oder die Geschmacksrichtung Feinherb durchaus ihren Charme hat, weil man natürlich mit einem Wein, der so ein bisschen Süße hat, so ein bisschen Fruchtsüße hat, passt natürlich super zu ganz vielen Gerichten und auch ein bisschen mehr zu Schärfe, Spice. Also ist oftmals einfacher zu trinken und zu kombinieren, zu essen als ein trockener Wein. Für mich ist der typischste deutsche Wein, den wir hier produzieren, ein Riesling-Kabinett. Riesling prinzipiell ist ja in Deutschland die wichtigste Rebsorte. Und auch wenn man das weltweit anschaut, ist Deutschland ganz, ganz weit vorne in der Riesling-Produktion. Und gerade der Kabinett, das ist ein fruchtiger Riesling, der, ich will nicht sagen süß schmeckt, aber fruchtig. Wir nennen es immer feinfruchtig. Also es ist eine ganz tolle Balance aus Süße und Säure, immer verbunden mit einer besonderen Mineralik. Warum ist es jetzt deutsch für mich? Weil es A, in unser Klima perfekt passt. Es passt perfekt zu unseren Böden, weil wir sehr steinige Böden haben. Insofern bringen diese steinigen Böden sehr, sehr mineralische Weine hervor. Und diese Mineralik bringt bei diesen Kabinettweinen einfach diese unvergleichbare Spiel und Salzigkeit und Komplexität, die unendlich viel Spaß macht, auch bei geringen Alkoholwerten. Caroline Diehl stellt aus ihren Trauben aber nicht nur Wein her, sondern auch ein Getränk, das gerne bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeiten oder Vertragsabschlüssen serviert wird, deutschen Winzersekt. Dieser wird nach einer Methode des Benediktinermönchs Dom Pérignon gekeltert. Er lebte von 1638 bis 1715 und war Kellermeister seines Klosters in der Champagne. Der Mönch hatte zahlreiche Experimente durchgeführt, um die Gärung des Weins zu optimieren. Damals wollte man eigentlich nur stille Weine erzeugen. Wenn dabei Bläschen entstanden, galt dies als Fehler, als Ausschuss. Die Engländer mochten aber gerade diesen Ausschuss mit Bläschen und kauften ihn begeistert. Eine Marktnische war gefunden. Eine weitere Besonderheit der Erfolgsgeschichte des Champagners war das weibliche Zielpublikum. Weintrinken galt eher als männlich. Mann trank die Rotweine aus Bordeaux oder Burgund. Frauen wiederum sollten mit Champagner einbezogen werden. Darum waren auf vielen Etiketten Frauen abgebildet. Aber Frauen waren nicht nur hübsche Aushängeschilder für die Werbung. Sie führten selbst große Champagnerhäuser wie La Veuve Clicquot, die Witwe Clicquot, oder La Veuve Pommery, deren Namen sich aber nur auf ausgewählten Etiketten des Pommery findet, den Louise Pommery. Caroline Diehl steht mit ihrem Schlossgut also in guter Tradition, wenn es um die Flaschengärung geht. Wir sind seit letztem Jahr bei den traditionellen Sektmachern dabei, wurden gefragt, ob wir Mitglied werden möchten und haben uns sehr darüber gefreut, weil es natürlich auch eine Wertschätzung für unsere Arbeit und eine Anerkennung für die Leistung und die Produkte ist, die wir herstellen. Der Verband traditioneller Sektmacher vereint die besten deutschen Sektmacher, die nach der traditionellen Flaschengärung auf höchstem Niveau produzieren, fernab der Massenproduktion. Wir machen hier bei uns Sekt seit 1989, ist ein echtes Herzensanliegen für uns und wir machen einen ganz handwerklichen Sekt. Also sprich, wir pflegen unsere Weinberge auf eine ganz besondere Art und Weise, ernten von Hand, pressen sehr delikat, also eine ganz Traubenpressung, ganz genauso wie in der Champagne und machen dann auch die zweite Gärung in der Flasche, die klassische Flaschengärung. Früher durfte man das noch Méthode Champenoise nennen. Das ist mittlerweile verboten, weil es halt zu sehr auf die Champagne abzielt und das Gebiet der Champagne abzielt. Zeigt aber schon ziemlich genau, dass wir das gleiche Verfahren sozusagen anwenden. Der Unterschied zwischen den Sekten von Caroline Diehl und Champagner ist nicht nur der, dass das Schlossgut nicht in der Champagne steht, sondern es werden auch andere Rebsorten verwendet, wie Riesling, Pinot Noir und Pinot Blanc. Champagner von besonders erlesenen Weingütern hat den Ruf, nicht nur sehr begehrt, sondern wie die meisten Luxusgüter auch teuer zu sein. Das macht ihn als Diebesbeute besonders attraktiv. So auch im Zweiten Weltkrieg. Das Stahltor rührte sich nicht. Die französischen Soldaten hatten alles versucht. Vom Nachschlüssel bis zum Vorschlaghammer. Nichts hatte funktioniert. Jetzt versuchten sie es mit Sprengstoff. Die Explosion erschütterte den Berg bis hinab ins Tal. Schutt und Geröll stürzten den Abhang hinunter. Als sich der Staub gelegt und der Rauch verzogen hatte, fanden die Soldaten das Tor einen Spalt breit offen, gerade weit genug, dass Bernard de Nonancourt, ein 23-jähriger Sergeant des Heeres aus der Champagne, sich hindurchquetschen konnte. Was er sah, verschlug ihm den Atem. Vor sich hatte er einen Schatz, für den so mancher Kenner sein Leben gegeben hätte. Eine 500.000 Flaschen der besten Weine aller Zeiten. Aufgereiht in Regalen, die praktisch jeden Zentimeter des Gewölbes ausfüllten. In einer Ecke fanden sich seltene Portweine und Cognacs, darunter viele aus dem 19. Jahrhundert. Eines sprang de Nonancourt jedoch sofort ins Auge. Hunderte Flaschen 1928er Champagner der Marke Salon. 5 Jahre zuvor, als er bei einer anderen Champagnerkellerei arbeitete, hatte er verwundert deutsche Soldaten beobachtet, die in das kleine Champagnerstädtchen Le Mesnil-sur-Auxerre eingerückt waren und kistenweise Flaschen aus den Kellern der Firma Salon schleppten. Und nun stand er genau vor den Flaschen, deren Diebstahl er damals beobachtet hatte. Der junge Soldat war völlig aufgeregt und konnte das Ganze kaum glauben. Er konnte es nicht fassen, dass all diese kostbaren Schätze in einer Höhle unterhalb eines Berggipfels versteckt einem Mann gehörten, der sich kaum weniger daraus hätte machen können. Jemandem, der eigentlich überhaupt keinen Wein mochte. Dieser Mann war Adolf Hitler. Das amerikanische Autorenpaar Don und Patty Kletztrup schildert in seinem Buch Wein und Krieg diese Szene vom 4. Mai 1945. Die Höhle, die der junge Sergeant betrat, war Teil des Berghofs, eines Gebäudekomplexes, der in den Berg gebaut von außen wie ein hübsches Alpenhaus aussah. Von innen glich es eher einem Prunkbau mit 30 Zimmern auf 2 Etagen. Der Berghof liegt auf 1800 Metern Höhe und wurde 1933 von Adolf Hitler als privater Wohnsitz gekauft und ausgebaut. Direkt nachdem die Deutschen in Frankreich eingefallen waren, kamen sie mit genauen Listen, welche Weine und Champagner zu beschlagnahmen waren. Die französischen Winzer und Weinhändler versuchten mit allen Mitteln, ihre Weine vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Sie etikettierten ihre Weine um und jubelten so den Nazis oft ihre schlechtesten Weine unter. In ihren riesigen Weinkellern brachten die Champagnerhersteller Mitglieder der Résistance unter oder lagerten Waffen, die von den Alliierten dort abgeworfen worden waren. Viele mauerten ihre Weinkeller auch einfach zu, um sie zu schützen. Als dann die französischen und amerikanischen Truppen an der Côte d'Azur landeten, um sich später im Norden mit den anderen alliierten Truppen zu vereinigen, hatte die Aktion bereits einen Spitznamen: The Champagne Campaign. Der Champagnerfeldzug. Der britische Kriegsberichterstatter Winford Vaughan Thomas schrieb: Wir gingen unter einem eindrucksvollen Sperrfeuer an Land. Wir hatten erwartet, von Maschinengewehrsalven niedergemäht zu werden, doch keine einzige Kugel erwartete uns. Die Deutschen hatten sich wenige Stunden zuvor taktvoll zurückgezogen und statt ihrer trat uns aus dem Pulverdampf ein tadellos gekleideter Franzose mit einer Magnumflasche Champagner und 10 Gläsern entgegen. »Seien Sie herzlich willkommen, meine Herren«, strahlte er. »Aber wenn ich mir eine kleine Kritik erlauben darf, Sie sind 4 Jahre zu spät.« Die Besonderheit des Champagnerfeldzuges war, dass hier gastronomische Überlegungen eine entscheidende Rolle bei der strategischen Planung spielten. Der französische General Lucien de Monsabet erklärte: Die Amerikaner waren unverzichtbar, aber der weinkundige Historiker wird feststellen, dass sie noch nicht einmal in die Nähe eines einzigen besseren Weinbergs gelassen wurden. Ganz anders dagegen der Vormarsch der französischen Armee. Wie selbstverständlich nahmen sie Travelle ein. Und nachdem sie sichergestellt hatten, dass alles in Ordnung war mit diesen Lagen, die einen der besten Roséweine Frankreichs hervorbringen, machten sie sich voller Elan auf nach Châteauneuf-du-Pape. Die Côte Rôtie fiel dann in einem gut geplanten Flankenangriff. In seinem Buch »How I Liberated Burgundy«, »Wie ich das Burgund befreite«, erzählt Winford Vaughan Thomas von der Verzögerung der Franzosen bei der Befreiung des Burgund. Ein französischer Geheimdienstoffizier erklärt sich: Ich muss Ihnen ja kaum die schrecklichen Konsequenzen ausmalen, was geschehe, wenn wir nicht so vorgehen würden. Panzerkrieg in den Grand Cru. Ob uns das die Franzosen jemals vergeben würden? Denken Sie bloß einmal an 1830. Damals tobten die letzten Schlachten des deutsch-französischen Krieges um die Stadt Nuits-Saint-Georges und die deutschen Truppen preschten durch die Weinberge von Latache, Romanée-Conti und Richebourg. »So etwas darf nie wieder passieren«, meinte der Offizier. Sekunden später stürmte ein junger Offizier herein, salutierte hastig und erklärte mit strahlender Miene: »Beste Neuigkeiten, mon Colonel. Wir haben die Schwachstellen der deutschen Verteidigung gefunden. Alles keine großen Lagen.« Zum Dank und als Anerkennung schenkten die Franzosen den Amerikanern eine Kollektion der besten Weine des Burgund, die sie dann während eines Festaktes gemeinsam tranken. Neben dem Diebstahl von teuren Weinen und Champagner gab es in Deutschland damals noch eine weitere Form der Kriegsfinanzierung, die bis heute jeder Konsument von Sekt oder Champagner trägt. Caroline Diehl. Die Schaumweinsteuer wird in Deutschland tatsächlich erhoben für jede Flasche Schaumwein, Champagner, Sekt, die in Deutschland verkauft wird. Sie beträgt 1,02 Euro pro Flasche und wurde 1902 eingeführt, um die kaiserliche Kriegsflotte zu finanzieren. Wurde leider bis heute nicht wieder ausgesetzt. Diese Steuer wurde während der Wirtschaftskrise 1933 auf Eis gelegt, ab 1939 wieder erhoben und nach Ende des Krieges beibehalten. In der DDR gab es die Schaumweinsteuer nicht. Wenn man von der günstigen Massenware im Discounter die Schaumweinsteuer und die Mehrwertsteuer abzieht, bleibt für den Erzeuger nicht viel übrig. Man kann zu diesem Preis nicht auf einen ökologisch produzierten, hochwertigen Wein hoffen. Aber nicht nur der Preisdruck und die globale Konkurrenz machen den Winzern zu schaffen. Vor allem der Klimawandel verändert die Anbaumöglichkeiten. Joachim Christ baut in Frankreich selbst Wein an. Dort ist die Trockenheit dramatisch geworden. Um Wasser zu sparen, gibt es in Frankreich eine Richtlinie, dass ab dem 15. August keine Autos mehr gewaschen, kein Rasen gegossen und kein Pool mehr gefüllt werden darf. Im Jahr 2024 ist der Beginn der Wirksamkeit dieser Richtlinie bereits auf den 15. Februar vorverlegt worden. Der Klimawandel wirkt sich auf den Weinbau sehr, sehr unterschiedlich aus. Also immer dann, wenn wir glauben, die große Trockenheit hätte uns erreicht, dann ist an der Mosel, an der Nahe, an der Pfalz so viel Regen, dass die den ganzen Krankheiten und Pilzen gar nicht Herr werden. Umgekehrt ist es so, wir haben immer deutliche, immer mehr trockene Jahre. Nur wenn man den Lesebeginn wirklich sich anschaut, dann hat der sich vielleicht um 5-6 Tage nach vorne bewegt. Das ist also gar nicht so viel. Wenn ich jetzt den Sprung mache zu mir, zu uns ins Weingut, wir haben eine Trockenphase, die jetzt fast 5 Jahre anhält. Das heißt, wir haben die letzten 5 Jahre zwischen 2 und 3 Regentage pro Jahr. Und da stehen wir wirklich, wir stehen kurz vor der Kippgrenze. Also die Reben sind alle 80, 100 Jahre alt. Die sind es gewöhnt, mit wenig Regen und viel Hitze auszukommen. Aber jetzt ist es so dramatisch wenig, dass viele Winzer ans Aufhören denken, ans Rausreißen denken, weil sie einfach der Sache nicht mehr Herr werden. In Deutschland, auf dem Weingut von Katharina Wechsler, sieht es ähnlich aus. Wir spüren, dass das Klima sich verändert. Es gibt viel mehr extreme Wetterereignisse, sei es Hagel oder Spätfrost. Das bedeutet, dass das Frühjahr oftmals wärmer ist, die Reben früher austreiben. Und dann hat man diese Spätfröste Ende April, Anfang Mai, die dann eben dazu führen, dass die Augen wieder abfrieren. Dann haben wir auch Trockenheit im Sommer, extreme Hitze, lange Wochen, wo wir gar keinen Regen haben. Und dann haben wir wieder so Starkregenereignisse. Ich glaube, also jedem geht es so, man merkt es einfach, die Sommer werden heißer, werden trockener. Das ist natürlich was, was wir als Landwirte, als Winzer natürlich an erster Hand sehen, wenn wir im Weinberg stehen. Wir versuchen eigentlich, unsere Weinberge robust und stark zu machen, dass sie diese langen Phasen der Trockenheit einfach überstehen können, indem sie vital sind. Wir versuchen, den Boden zu stärken, also den Boden aufzubauen, Humusaufbau durch Begrünungen, dass einfach der Boden das Wasser besser speichern kann. Bei uns ist es extrem trocken in Westhofen. Also wir sind eine der Regionen, wo am wenigsten Wasser fällt. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, auch für die Pflanzen. Wir müssen eigentlich alles dafür tun, dass wir die Rebe dazu kriegen, tiefer zu wurzeln, an Wasser zu kommen. Und das ist natürlich eine Sache, die auch Zeit braucht. Wie andere Bereiche der Landwirtschaft versucht sich auch der Weinbau den Herausforderungen des Klimawandels zu stellen. Wie zum Beispiel mit neuen Rebsorten oder dem Bau von horizontalen Hanglagen, damit das Regenwasser nicht einfach ins Tal fließt. Es ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Mit ungewissem Ausgang. Sich mit Wein und anderen alkoholischen Getränken zu beschäftigen, gehört heute zum Lifestyle. Die immer größer werdende Anzahl an Büchern, die nicht nur für Fachpublikum zu diesem Thema veröffentlicht wurden, sind ein Zeichen dafür. Auf den ersten Blick sind die Autoren meist männlich, aber dieser Eindruck trügt. Großen Weinautorinnen sind gar nicht alles Männer, wie man vermeintlich glauben mag. Also es sind wahrscheinlich die lauteren oder die dominanteren ganz oft. Aber wir haben eine riesen Crowd an Frauen, die toll schreiben. Alice Faring aus London zum Beispiel, Chances Robinson, ganz bestimmt die berühmteste Autorin, wenn man über Wein redet. Isabelle Legeron, die Naturweinkönigin schlechthin. Also da gibt es sehr, sehr viele Frauen, die wahnsinnig viel mit der Materie zu tun haben und auch sinnprägend und wegbereitend sind für die komplette Branche. Männer sind halt wie immer lauter und glauben, der Oberlehrer zu sein beim Wein. Das ist so, wie, glaube ich, in wirklich fast jeder anderen Branche auch. Also man muss jetzt mal wirklich da die Decke drüber legen oder so. Ja, wir haben laute Männer im Wein, es gibt aber auch echt viel Frauen. Ist man einmal bei einer rein weiblichen Weinverkostung, fällt einem die viel entspanntere Atmosphäre auf. Denn keine muss mit ihrem Wissen glänzen. Es wird viel mehr untereinander gesprochen und mehr Fragen gestellt. Eine, die diese Fragen beantworten kann, ist Luisa Maria Schmidt. Sie schreibt auf ihrem Blog Bring Flavor Home ganz unprätentiös über Wein und seine kulinarischen Begleiter. Lou, wie sie sich nennt, kommt aus einer Winzerfamilie und hat in Geisenheim Weinwirtschaft studiert. Mit über 50.000 Followern gilt sie als die erfolgreichste Weininfluencerin. Auf Instagram erklärt sie in kurzen Filmen Wissenswertes rund um das Thema, wie auch in ihrem Buch Das Weinbuch ohne Blabla. Willi Schlögel und sein Kompagnon Curly vom Podcast Terroir und Adiletten haben ebenfalls ein Buch geschrieben. Anleitung zum Weinsaufen haben sie es genannt. Der entspannt fröhliche Umgang mit Wein, den der Titel dieses Buches impliziert, hat für den Chefarzt der Vivantes Entwöhnungstherapie Dr. Alexander Stoll eine sehr ernste Seite. Denn der Spaß hört auf, sobald man ein Problem mit Alkohol hat. Jeder hat, glaube ich, das Verständnis, dass Alkohol zu unserem täglichen Alltag, zu unserem Leben dazugehört. Alkohol ist in der Gesellschaft schon Jahrhunderte bzw. Jahrtausende fest verankert. Ich denke gerade nicht zuletzt auch an die Bibel, wo so etwas steht wie die Wandlung von Wasser zu Wein. Also damit impliziert ist ja schon diese religiöse und letztendlich kulturelle Bedeutung von dieser Besonderheit dieses Getränks. Das ist irgendwie ja fast göttlich sozusagen, das entspannt uns, das ist was Besonderes, das ist schon seit Menschengedenken sozusagen bei uns in der Gesellschaft verbreitet. In der heutigen modernen Gesellschaft glaube ich, dass es da so eine unsichtbare Linie gibt. Es ist völlig okay, Alkohol zu konsumieren. Es wird auch nicht als komisch, anrüchig empfunden, wenn Alkoholkonsum sogar öffentlich stattfindet. Aber wenn Menschen ein Problem damit bekommen, mit dem Alkoholkonsum, dann zieht sich diese unsichtbare Grenze sehr scharf. Und man ist dann gleich sozusagen ausgegrenzt. Wer nicht trinken möchte, aus welchem Grund auch immer, sollte sich dafür nicht rechtfertigen müssen. Ansonsten sollte Wein, wie jedes andere Genussmittel, in Maßen getrunken werden, um eine Suchtgefährdung zu vermeiden. Wein ist ein Kultur- und Genussgut, das mit großer handwerklicher Leistung verbunden ist und mit der Leidenschaft seiner Winzerinnen und Winzer. Im Gegensatz zu früher wird das Wissen heute nicht mehr nur von Winzer zu Winzerin in den Familienbetrieben vermittelt, sondern ist durch die wissenschaftliche Ausbildung an den Hochschulen auf die Herausforderungen der neuen Zeit ausgerichtet. Für den Geschmack gilt, wie bei allen anderen Genussmitteln, lieber weniger und dafür umso hochwertiger und auch maßvoll zu genießen. Sie hörten Das Getränk der Götter, die lange Nacht vom Wein, von Katharina Palm. Es sprachen Annika Mauer, Daniela Hoffmann, Britta Steffenhagen, Aram Tafreschian und Thomas Schmuckert. Ton Andreas Stoffels, Regie Katharina Palm, Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Bundeswehr, die sich als Parlamentsarmee nach der verkündeten Zeitenwende neu erfinden muss. Seien Sie gespannt.